chip Tupac beat and get paid. My favorite rapper is Machiavelli. I'm in Jay-Z. Jetzt darf ich, hat der Kollege Langfeld gesagt. Jetzt darf ich, oder? Oder darf ich noch nicht? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich doch mal so rhythmisch mit dem, was du sagst, irgendwie so an die Musik anzupassen. Nein! So Joe Cocker-mäßig. Joe Cocker-mäßig, sag mal. Genau, weil der sich wie so ein Spastiker bewegt. Oder was? Wieso fällt dir bei mir Joe Cocker ein? Meinte ich jetzt nicht irgendwie. Ja, klar meintest du das irgendwie. War ein Bild jetzt. Also ja, war ein Bild. Was soll ich jetzt hier singen? A little help for my friends oder was? Vergiss es. Zumutung. Alle Zumutung hier. My girl come over to an Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Wir machen mal einen weichen Übergang, oder? I am taking all my children. I am going back home to Africa, Jesus. I will take good care of them. I am going back home to Africa, Jesus. Darling, I am very Gentlemen, das war The Lord Invader mit schönen frühen Calypso-Quatsch-Melodien. Was machen wir heute hier? Ich weiß nicht, habt ihr heute jetzt den ganzen Tag Radio gehört? Schön Naturkundemuseum. Hat da jemand mal Dronte gesagt? Hat keiner Dronte gesagt, oder? Die sind alle im Naturkundemuseum und keiner weiß die Dronte, den im 18. Jahrhundert ausgestorbenen flugunfähigen Entenvogel zu würdigen, zu schätzen. Ja, Saurier, oh, Riesen Orang-Utan, Dronte, Kinder. Dronte ist was Cooles. So, wir machen heute irgendwie so ein bisschen in Fortsetzung. Das sind wir den ganzen Tag über. Kann man da eigentlich eine Patenschaft über Dronte übernehmen? Das fände ich ja toll. Ach, das würde ich ja gerne. Dronte. Kann mir mal jemand sagen, ob er heute hier, hast du was von Dronte aufgelegt? Hallo? Hallo? Ja, war zu spät reagiert, tut mir leid, ich ja, zu schnell reagiert. War es heute Dronte gesagt worden mal? Im Verlauf des Tages? Nö. Ist das deprimierend, oder? Da muss es 22.10 Uhr werden, dass endlich mal jemand auf diesem irren Sender hier Dronte sagt. Ja, das ist richtig. Ja, das ist ja richtig, das ist eine Schweinerei, ist das, oder? Naja, sollte das. Findest du nicht? Ich finde, da sollte man sofort an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, an den Intendanten, an den Rundfunkrat und an die einschlägigen politischen Parteien bis hin, meinetwegen, so ja, bis hin zur FDP geschrieben werden und sich beschweren. Dass, wenn hier schon Bildungsprogramme gemacht werden, dass dann wesentlich Dronte gesagt werden muss. Ja, so, wir machen hier heute, wer bist denn du? Du kommst überhaupt ja nicht zu Wort, aber an dir liegt es nicht. Wer bist du denn? Ich bin Robin. Orwin? Ja. Orwin. Robin. Robin, ach so. Nicht Orwin. Wobei, Orwin ist aber auch nicht schlecht. Willst du dich nicht lieber Orwin nennen? Ich finde ja, also Orwin heißt, ist doch ein cooler Name, oder? Ja, dann lieber Toni. Ach doch nicht Toni, Orwin. Wie Erwin, nur mit I, mit O. Bent. Orwin. Orwin, wir machen heute ein schönes, evolutionäres Programm. Ja. Ist der Begriff der Evolution? Ist dir etwas ein entstehender Bilder von dir? Jo. Der Affe auf dem Weg zur Arbeit und so? Ja, ja. So Sachen auf Training des aufrechten Ganges? Ja, ja, so. Und so vom Wolf zum Dackel? So Geschichten? Oder zum Pudel. Genau. Wir machen heute hier einen Poesie-evolutionären Abend. Das klingt toll, oder? Ja, da schaltet man noch ein, da möchte man noch zuhören, da möchte man sich doch an der Sendung beteiligen. Oder, ja. Findest du nicht? Ein Poesie-evolutionärer Abend. Gab's denn sowas schon mal im Deutschen Rundfunk? Nee, das ist nee, gab's noch nicht im Deutschen Rundfunk. Genau, ein Poesie-evolutionärer Abend. Eine Weltpremiere. Daran kann man sich beteiligen, indem man dann später, jetzt noch nicht, ach, nachher würde ich noch was verlosen. Ist doch auch wieder toll, wenn ich was verlose, oder? Ja, das ist immer geil. Wobei, das war vorhin ein prima Satz, der da bei den Langenfeld gefallen ist. Zu Hause bleiben ist teurer. Zu Hause bleiben ist teurer. Gilt natürlich für Verlosungen sowieso immer. Ich werde nachher mal so gegen Mitternacht, würde ich sagen. Geisterstunde. 4x4 Matmos-Karten. Das musikalische Rückgrat von Björk. Zwei so Elektronik-Frickler aus Amiland. Die haben dann doch eine schicke Platte jetzt gemacht haben, Civil War. Werden nachher so kurz vor Mitternacht irgendwie oder Mitternacht rum verlost. Ist das nicht toll? Freut man sich da nicht als Hörer? Ist man da nicht der Dankbarkeit übervoll? Ja, also das finde ich richtig geil. Genau, also. Hast du deine Vorstellung, was ein wir werden jetzt gleich mal erstmal Matchmos hören, dass man mal weiß, was das überhaupt ist. Hast du die Vorstellung, was ein poesie-evolutionärer Abend sein könnte? Nö, eigentlich überhaupt nicht, aber das will ich mal sehen. Eine Herausforderung auf jeden Fall. Naja, ja. Ich erkläre das gleich. Ja. Aber um sich an dem Abend jetzt zu beteiligen, und zwar zum Beispiel unter dieser Telefonnummer hier. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Um sich an dem Abend zu beteiligen, apropos rhythmisch sprechen, finde ich ja eigentlich, also wenn dann eher hier so oder auf dem Level ein bisschen. Aber kann ich natürlich auch nicht. So, um sich an dem poesie-evolutionären Sprechfunk hier heute zu beteiligen, muss man im Grunde erstmal zuhören, Orwin. Ja. Und vielleicht bei mir auf meiner Seite ins Forum kicken. Das hilft nämlich auch ein bisschen weiter, www.kuttner.de und dann irgendwie Forum anklicken. Und da stehen dann auch schon, da findet man schon den einen oder anderen Hinweis. Und jetzt aber erstmal zuhören. Du hörst jetzt schön zu? Mhm. Okay, vielen Dank, Orwin, für deinen Anruf. Ja, ich danke auch. Tschüss. So, dann hören wir jetzt mal. Wenn ich sage Poesie-evolutionärer Abend, dann ist natürlich klar, steht am Anfang Poesie und die soll dann evolutioniert Schritt für Schritt für Schritt für Schritt verändert werden, bis hinten was anderes dann rauskommt. Eben vom Wolf zum Pekinesen, vom Affen zum Hip-Hop-DJ, vom... Da hören wir uns jetzt erstmal Ausgangspoesie an und die geht dann so leise über in den Song von Matmos, von dieser neuen CD, Civil War. Die sind, wie gesagt, morgen in der Volksbühne zu bewundern und nachher, kurz vor 12,

hat man es morgen in der Volksbühne. So, Poesie-evolutionärer Abend. Das muss man wahrscheinlich schon noch irgendwie erklären, oder? Also, dann will ich vielleicht mal hier mit meinen Erklärungen beginnen, was diesen Poesie-evolutionären Abend heute betrifft. Ich habe mir gedacht, wir nehmen mal ein sehr schönes, durchaus nicht unbekanntes Gedicht und versuchen das unter Beibehaltung seiner Grobstruktur, seines Rhythmus und gewissermaßen der Stellen, die sich reimen und der Stellen, die sich nicht reimen, schrittweise zu verändern. Ich dachte an Höllerlin, Hälfte des Lebens, mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen, das Land in den See, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ich merke schon, reimt sich natürlich nicht. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo, den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Und die Grundidee ist jetzt, dass wir einfach ein Wort nach dem anderen austauschen, also mit gelben Birnen einfach sagen, mit roten Birnen hänget, mit roten Äpfeln hänget, aus roten Äpfeln stehlt oder so, so Schritt für Schritt das Gedicht quasi verändern, so dass der Rhythmus erhalten bleibt. Und wenn man vielleicht jetzt besonders ein Ausländer wäre und das erstmal im Original hören würde, mit gelben Birnen hängelt, und dann unsere veränderte Variante würde, ja, wäre der Unterschied vielleicht nicht so groß. Das aber schrittweise so zu verändern, dass irgendwie doch noch einen Sinn erhalten bleibt. Also dass man jetzt nicht bloß mit roten Strümpfen lieget, aber leer aus grünen Bananen oder so, sondern Schritt für Schritt, dass irgendwie ein neuer Sinn entsteht und wir gewissermaßen die Evolution eines Wolfes zum Pekinesen gewissermaßen gemeinsam erleben. Dazu, wer das Gedicht hat, wer irgendein kleines Höllerlin-Gedichtbändchen hat, wäre auch gut beraten, sollte das rausnehmen, dann hat er das Gedicht vor sich. Ansonsten findet man es leicht im Internet. Ich hab's vorsichtshalber nochmal auf meine Seite gestellt, ins Forum gestellt und als zu evolutionierendes Gedicht www.kuttner.de, da Forum anklicken und dann steht es ganz oben, das Gedicht. Und da könnte man sich dann schon so ansatzweise immer mal erstmal so reinlesen und dann eine Stelle überlegen, die man vielleicht selber schon mal verändern wollte. Ich habe jetzt keine Vorstellung, was rauskommt. Das Tollste, was passieren könnte, wäre, wenn am Ende dann doch wieder ein schönes, überlegens- und bemerkenswertes Gedicht zustande käme, dessen Titel, neuen Titel wir dann vielleicht am Ende erst verändern sollten. Also mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Das ist ja schon erstmal ein großes Bild und das müsste man sich jetzt, wenn man da Veränderungen einfügen will, müsste man schon mal versuchen, dass irgendwie diese Qualität des Bildes halbwegs erhalten bleibt oder dass es eben ein Bild ist, erhalten bleibt. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt dazu brauchen werden. Vielleicht haben wir in einer halben Stunde ein neues Gedicht. Dann könnten wir ja auch weitermachen und könnten uns ein anderes Gedicht vornehmen oder könnten nochmal eine neue Evolution quasi in Gang setzen. Also nochmal die Spielregeln. Wer hier anruft, sollte einen schönen, durchaus Gedicht qualitativen Vorschlag zum Austausch einzelner Worte. Manchmal braucht man ja sicher wahrscheinlich auch zwei Worte. Vorschlagen, was dieses Höllerlin-Gedicht Hälfte des Lebens betrifft. Wie gesagt, der Text selber ist nochmal zu finden im Internet www.kuttner.de, da auf Forum klicken, da steht's dann relativ oben. Und ansonsten würde jeder, der hier anruft, sollte dann einen Vorschlag haben, an welcher Stelle wir dann mal Worte austauschen. Es sollte erhalten bleiben, gewissermaßen diese Betonungsstruktur, also zweisilbige Worte sollten durch zweisilbige Worte ersetzt werden, Substantive durch Substantive. Das Schwierigste, die schwierigste Stelle scheint mir wahrscheinlich das heilig nüchterne Wasser. Vier vier Silben als Adjektiv und dieser Appell, dieser Ausruf, weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen, das Land in den See, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Wir hören uns das vielleicht nochmal jetzt vor den Nachrichten an, vorgelesen von Bruno Ganz und dann nochmal gesungen vom sogenannten linksradikalen Blasorchester. Und dann ginge es nach den Nachrichten los mit unserer Poesie-Evolution. Ausgangsmaterial, Hälfte des Lebens, und behutsam sollen Schritt für Schritt einzelne Worte ausgetauscht und ersetzt werden. Nach dem Fritz-Kurzinfo jetzt dann hier richtig los. Jetzt erst nochmal Bruno Ganz und dann das sogenannte linksradikale Blasorchester mit einer Vertonung dieses wunderbaren Textes. Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Linksradikale Blasorchester mit Hälfte des Lebens. So, jetzt geht's weiter hier im Programm. Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel, dann 102,6. Fritz Info. Um 22.31 Uhr das Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad. Morgen erst freundlich, dann später aber wieder wolkig, windig und vereinzelt regnet es bei 13 bis 16 Grad. Besser wird es erst am Wochenende. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Die rot-grüne Koalition und die Union haben sich auf ein modernes Zuwanderungsrecht geeinigt. Demnach könnten Ausländer künftig nach einer auf Tatsachen gestützte Gefahrenprognose ausgewiesen werden. Außerdem soll hochqualifizierte Ausländer wie etwa Ingenieure oder Führungskräfte von Anfang an ein Daueraufenthaltsrecht erhalten. Die Bundeswehr hat ein neues Ausbildungskonzept. Die zukünftigen Soldaten sollen demnächst besser auf mögliche Auslandseinsätze vorbereitet werden. Außerdem will Verteidigungsminister Struck Wehrpflichtige künftig gezielter nach ihren Fähigkeiten einberufen lassen. Im Prozess um die Misshandlung an einer Hildesheimer Berufsschule haben sich die Beteiligten auf ein zügiges Verfahren geeinigt. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht verständigten sich auf einen Strafrahmen. Im Gegenzug werden die 11 Angeklagten morgen ein Geständnis ablegen. Und zum Sport: Basketball. Alba Berlin ist im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Im entscheidenden 5. Halbfinalspiel verlor der Titelverteidiger gegen Bamberg mit 68 zu 93. Damit hat Alba auch die Qualifikation für die Euroleague in der kommenden Saison verpasst. Und der Verkehr auf Fritz hat aktuell keine Meldung für euch, deswegen gute Fahrt. Fritz und Tipp suchen Sie. Manchmal, aber nur manchmal. Scheint die Sonne auf, wir hauen der Heister. Die 100 besten Songs der besten Band der Welt. Und ihr bestimmt sie. Votet jetzt für eure Lieblingssongs der Ärzte unter fritz.de. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schreiner. Die 100 besten Songs der besten Band der Welt. Wählt eure Lieblingssongs der Ärzte unter fritz.de und im Radio meiste Musik. Fritz. Matmos war das, nochmal, soll ich jetzt die Song ist nicht meine Stärke hier, also Sachen irgendwie immer noch. Pelt and Holler von Matmos. Wie gesagt, morgen in der Volksbühne zu B, A, B, C wundern. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder. So, wir heute hier, glaube ich, irgendwie wieder eine Weltradio-Premiere. The legendary first and only... Poesie, evolutionärer Abend. Wir versuchen gemeinsam den poetischen Geist des Textes haltend ihn zu verwandeln. Hölderlins Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Was wohl heilig nüchternes Wasser sein mag, oder? Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde und an den großen letzten drei Zeilen die Mauern stehen, sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Den Text wollen wir jetzt gemeinsam verändern, indem wir immer so einzelne Worte oder vielleicht auch zwei Worte ersetzen durch Worte gleicher grammatikalischer Charakteristik und mit der gleichen Silbenzahl, sodass der Rhythmus des Textes insgesamt noch erhalten bleibt. Und ich fände es sehr schön, wenn es uns gelingen würde, das, was da beim Ersetzen, alle Körperöffnungen, alle Körperflüssigkeiten und alle allzu vulgären Tätigkeiten, die mit den eben genannten Sachen zu tun haben, zu vermeiden und vielleicht doch einen Text herzustellen, der möglicherweise rätselhaft anmutet, aber vielleicht nicht viel, viel rätselhafter. Gleich haben Leute aufgelegt, ich sage nur mal ohne Körperflüssigkeiten, oh nee, dann habe ich keine Lust, ich wollte hier irgendwie Kacke-Pisse-Dings da anbringen, zu vermeiden und vielleicht ein halbwegs rätselhaftes andere Gedicht herzustellen, das ist mit der Rätselhaftigkeit dieses Textes. Was sind holde Schwäne, die trunken von Küssen ihr Haupt in heilig nüchternes Wasser? Warum tunken? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, wer bist denn du? Kiri in den Sack. Oh, spitze, wieder so ein Pokémon-Kartensammler. Naja, für die habe ich ja noch ein Lied hier, das kommt dann auch noch. Hallo? Hi, Kuttner, hi. Hallo, wer bist denn du? Julian. Julian? Ja. So, hast du dich denn schon mal am Dichten versucht, Julian? Wie alt bist denn du? 15. 15? Ja. Na, das ist ja genauso das schwierige Alter, wo man dann versucht, seine wirren Gefühlszustände unter Umständen in Gedichten auszudrücken, oder? Naja, wobei, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu rappen, oder? Oh, mein Links ist cooler als deins. Nee, ich bin kein Rapper. Nee. Also, hast du schon mal Gedichte geschrieben? Nein. Nein? Grundschule, keine Ahnung. Ja, macht ja nicht. Grundschule. Ich weiß auch nicht, ob Hölderlin ein Abitur hatte. Naja, doch schon. Ja. Julian, aber trotzdem würdest du jetzt hier gerne mitmachen. Ja. Na, er muss nicht. Keine Ahnung. Ja? Bist du dir sicher? Doch, bin mir voll sicher. Was war denn eben für seltsame Geräusche? Keine Ahnung. Ach so. Ja, ist offensichtlich so eine Artikulationsform von dir. Ja. Ja, so eine genuine Artikulationsform von dir. Ja. Schreib dir mal schön genuin auf und kick mal nach. Du kannst nicht einfach so Ja sagen bei Sachen, die du nicht verstehst. Ja. Ja, schon wieder? Nee. Naja. Gut. So, Julian. Ja. Hast du denn jetzt den Text vor dir? Nee. Nee. Gib mir mal die erste Textzeile. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen. Ich sag dir mal ehrlich, ich nehme nicht alles. Mit gelben Birnen hängelt und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Lieber Gott, ey. Mit gelben Rosen. Nee, mit gelben Birnen. Mit gelben Birnen hänget gelben. Und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Was meint das wohl? Oh Gott, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Wie kann denn das Land mit gelben Birnen und mit wilden Rosen in den See hängen? Au, au, au, au. Schwer. Ja, du ja. siehst jetzt gewissermaßen als Mutter Natur, die für die Evolution verantwortlich ist, ja. die du ja jetzt gewissermaßen bist, ja. das Gedicht muss ja jetzt evolutioniert werden, ja. hat man eine Menge Verantwortung und muss den Überblick behalten. Das ja. ist nicht so leicht, oder? Nee, nicht wirklich. Julian, also ich meine, wenn du scheitern willst, dann jippe zu. Ich finde es besser, ehrenvoll ja, ich will zu... scheitern. Du willst scheitern. Ja, ich will genau, scheitern. Genau, im Scheitern liegt doch auch ein Neubeginn, eine Chance. Ja. Scheitern als Chance, ja. hat der Kollege Schlingsief verkündet. Aha. Und ist grandios gescheitert. Woran? An all seinen Projekten, glaube ich. Also... Ein Freund von mir wollte mal ein Buch schreiben über das Scheitern. Das sollte heißen, schon wieder beide Beine ab. Ein wunderbarer Titel, oder? Ja, unheimlich. Julian, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich grüße alle, die nicht... Ja, genau. Tschüss. So, warum ist denn der jetzt hier immer noch nicht weg? Hallo, wer ist denn da? So verstehe ich jetzt nicht ganz. Hallo? Willst du nicht noch was sagen? Nee, offensichtlich nicht. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo. Hallo, wer bist denn du? Madas. Wer? Madas. Madas? Madas. Wie schreibt man das da? M-A. Ja? D-D. Ja? A-S. A-S, Madas. Hallo, Madas. Ja. Ist das ungarisch oder ist das türkisch? Das ist, es ist ukrainisch. Ukrainisch? Ja. Ah ja, hallo Madas. Du würdest jetzt hier an der Evolution eines Gedichtes dich beteiligen wollen. Ja, so gesehen schon. Was heißt denn so und anders gesehen? Na, ich habe das Buch vor mir, nur das Problem ist... Du hast jetzt Hölderlin vor dir. Ja, habe ich. Hälfte des Lebens. Also ich hoffe mal, die Sache ist nämlich die, ich kann nicht lesen. Ach so. Aber ich denke schon, ich glaube, ich habe das schon mal nämlich alles vorgelesen bekommen und ich glaube, ich habe das... Wieso kannst du nicht lesen? Na, ich bin erst mit 17 nach Deutschland gekommen und davor habe ich in der Ukraine nicht die Schule besucht. Also du sprichst aber extrem gut Deutsch. Ja, ich weiß. Wie alt bist du? Ja, ich weiß. Ich habe ja auch deutsche Vorfahren, unter anderem auch einen deutschen Vater. Wie alt bist du denn? Ich bin 27. Ach so. Aber du kannst echt nicht lesen? Nein, das ist auch ein Problem hier in Deutschland. Das ist ein echtes Problem in Deutschland. Ja. Hast du denn mal, also ich meine, wenn du jetzt mit 17 nach Deutschland gekommen bist, hättest du doch irgendwie, sagen wir mal, 10 Jahre Zeit gehabt, zu versuchen, lesen zu lernen. Ja, aber mit dem Alter wird es doch immer schwerer. Ja, na ja. Hast du das mal versucht? Nee. Ja, ehrlich gesagt hat mir dazu der Wille gefehlt. Und ist natürlich auch irgendwie peinlich, oder? Wenn man mit 27 anfangen will, lesen zu lernen? Na, will ich ja so gesehen gar nicht mehr. Willst du ja nicht mehr? Ja, also ich würde schon können so, aber das wäre schwer zu lernen. Ach, ist nicht so schwer zu lernen. Also ich meine, wenn du so perfekt sprichst, dann muss man doch irgendwie bloß ein paar Buchstaben lernen. Hallo? Ja, ja, ja. Ja, ja, du bist noch da. Aber da ist es doch irgendwie extrem schwer, sich irgendwie durchzuschlagen, wa? Aber sag mal, Zahlen, wie funktioniert das? Zahlen kannst du jetzt, wenn du jetzt irgendwie einkaufen gehst... Ja, doch, das mit den Zahlen kriege ich eigentlich schon gut auf die Zeit. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie so Sachen kaufst, dann musst du quasi immer so nach dem Aussehen gehen. Du weißt jetzt nicht genau, ja, was das ist, aber weißt schon, irgendwie Kaffee sieht anders aus als Waschpulver. Das ist sozusagen. Aber ja, also so, Gott, also sowas sieht man ja oft auch, das wird ja immer gut. Wie bitte? Man sieht ja auch immer gut, was es sein soll. Ja, ja. Und sag mal, aber wo könnte man denn jetzt lesen lernen mit 27? Ja, es gibt doch im Fernsehen immer diese Werbung zum vielleicht... Wo? Im Fernsehen gibt es doch immer diese Werbung von diesem Hilfetelefon mit Watt, Rudolf, du kannst mir lesen oder so. Ach so, echt? Na, ruf doch da mal an. Guckst du kein Fern? Nee, wenig. Ich lese. Ja. Siehst du? Ja, mach das. So, wie machen wir denn das jetzt? Du würdest jetzt hier gerne an dem Gedicht rum evolutionieren und es verändern. Ja, aber ehrlich, Ehrlich gesagt, könntest du mir ganz kurz netterweise vorher eine Frage beantworten? Ja. Und zwar, auf deiner Seite sollte ein Link sein, ja? der mir zeigen sollte, wo ich diese Coverversion von Zwiebelsparte für Lief finde. Ja, genau. Den finde ich nie bei dir. Alter, muss man eben lesen können. Also auch meine Freunde finden den eben nicht, weil ich selber habe sowieso mein Schild. So, warte mal, ich muss mal jetzt mal hier kicken, irgendwo. Ich weiß jetzt auch nicht. Sweetest Part of the Leaf ist schon mal, also eben mal gibt es da schon irgendwie einen, aha, nicht gefunden, beschweren sich alle. Da steht er dann. Genau. Du musst bloß mal, also, bist du sicher, dass deine Freunde lesen können? Kannst du jetzt auch schwer kontrollieren, oder? Ja, so wie jetzt schon. Klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber ja, so ein bisschen weiter unten, aber nicht allzu weit unten. Da steht, also da steht auf dem Forum, da wo sich alle unterhalten und diskutieren und Probleme erörtern. Da gibt's irgendwann, taucht dann auch irgendwo auf Sweetest Part of the Leaf. Ja, dann sag ich mal Bescheid, weil ich wollte es echt gerne haben. Und das, ja, muss man ein bisschen runterscrollen. Mhm. Da steht dann auch der Link. So. Das war jetzt deine eigentliche Frage, nehme ich an. Oder wolltest du dich jetzt hier an der Gedichtevolution doch beteiligen? Ja, ich dachte, wenn ich schon da bin, kann's auch mal probieren. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Was würdest du denn da wie verändern, austauschen? Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Nun, ich dachte vielleicht, die Wörter innerhalb dieses Satzes vertauschen, also die Rosen kamen ja schon vor. Nee, nicht vertauschen, sondern austauschen. Also statt Birnen etwas anders, statt Gelben etwas anders, statt hänget, stehet, lieget, freuet, singet, träumet, irgendwie sowas. Mit wilden Rosen, roten Rosen. Aber es darf nicht abstraktes werden. Toten Rosen. Nee, müsste sich so, also wo denn ein Adjektiv ist, wo wild, Dings heißt, musst du doch irgendwie wild, bunt, rot, traurig oder so sein. Rosen, Hosen, Autos, wie sich was. Was hältst du von schwarzen Bäumen? Mit gelben Birnen hänget und voll mit schwarzen Bäumen. Nö, dann mach mal statt der wilden Rosen, ja? Ja. Mit schwarzen Bäumen. Puh, klingt ja schon gleich ein bisschen gruselig, aber nicht schlecht. Super. Dann sind wir jetzt bei die erste Evolution mit gelben Birnen hänget und voll mit schwarzen Bäumen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Madasch, vielen Dank für den Anruf. Ja, ich habe zu danken. Okay, ey, und ruf da an und versuch mal, also ich meine, lesen ist schon irgendwie auch lässig. Man kann ja irgendwie so gemütlich erstmal mit Comics anfangen. Ja, da gucke ich mir lieber nur die Bilder an. Da versteht man auch manchmal eine ganze Menge. Ja, wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, lesen lernen ist nicht schlecht. Okay, Madasch, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gut, schönen Abend noch. Tschüss. So, und wir machen hier gleich weiter mit der Poesie-Evolution. Hälfte des Lebens heißt das Gedicht, ist auch, wenn man sich dann mal rückvergewissern will, um zu sehen, wie wirklich lautet, auf meiner Seite im Forum zu sehen, www.kuttner.de, und da muss man da irgendwie Forum anklicken und da steht dann zu evolutionierendes Gedicht, da steht dann Hälfte des Lebens drinne. Den ersten Schritt haben wir gemacht, zwei Worte sind ersetzt, die wilden Rosen sind mit nur von schwarzen Bäumen ersetzt, durch schwarze Bäume ersetzt. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Johann. Wer? Johann. Johann. Ja, genau. So, du willst jetzt hier auch weiter? Ja, ich würde die Blumen, könnte man... Wo, welche? Wie mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein? Ja, genau, da könnte man doch schreiben, wo die Blumen und wo die Wärme. Nee, die Blumen müssen ja auch ersetzt werden. Die Pflanzen meine ich. Aber die muss ja auch ersetzt werden. Das ist schwierig. Wir wollen jedes Wort auswechseln. Oh. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein? Das wird nochmal schwierig. Den Sonnenschein könnte man durch die Wärme ersetzen, fand ich aber. Naja, dann machen wir das erstmal. Ja, ich dachte jetzt an Blume durch die Pflanze. Aber Sonnenschein? Nee, funktioniert nicht. Es muss drei Silben haben. Sonnenschein. Das neue Wort muss auch drei Silben haben. Ach du Scheiße. Ja, das ist schwierig. Die Evolution, klar kann man jetzt irgendwie, wenn irgendwas vier Beine hat, kann es nicht automatisch fliegen. Sondern geht dann Schritt für Schritt. Wird ihm aus dem Wolf ein Pekinese, aber kein Kanarienvogel. Das ist die Evolution. Okay. Ja. Hast du noch einen anderen Vorschlag? Wir haben jetzt mit gelben Birnen hänget und voll mit schwarzen Bäumen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und da unten den Teil, den du meinst. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein? Da wolltest du sagen, die Wärme geht aber nicht, weil Sonnenschein hat drei Silben. Wie wär's mit dem blauen Himmel? Er hat wieder vier Silben. Blauen Himmel. Ja, stimmt. Mein lieber Schau, ein bisschen abzählen. Nee, das gibt mir noch nichts rein. Okay, danke dir erstmal für deinen Anruf. Wir machen aber weiter hier. Tschüss. So, also wer sich daran beteiligen will, wir evolutionieren, versuchen in anderen Licht aus Hölderlins Hälfte des Lebens zu machen, indem wir jedes Wort austauschen und ein anderes Wort dafür einsetzen. Problem ist bloß, die Silbenzahl muss irgendwie stimmen, um den Rhythmus des Dichtes zu erhalten und es müssten schon, da wo ein Substantiv steht, muss auch wieder ein Substantiv stehen, da wo ein Verb oder ein Adjektiv steht, sollte auch wieder ein Verb stehen. Kurze Pause. So ein bunter Schmetterling. Was ist das? Was hat sich denn da verlaufen? Nein, sag mir doch. Ei, kack, kack, kack, kack. Und ganz aus Gold. Du bist mir ein liebes Vögelchen. Ei, ei, ei, ei, ei. Je. Nein, sag mir doch. Dir gehört die goldene Gans. Woher hast du sie? Ist sie wirklich ganz aus Gold? Jede Feder, alles aus Gold? Nein, sag mir doch. Bist du stumm? Eins und eins und eins und eins. Wir singen mit mir ein Lied. Ich habe eine goldene Gans, die jeden mit sich zieht. Eins und eins und eins und eins, ich bin der Schuster Klaus. Ich zieh mit meiner goldenen Gans jetzt in die Welt hinaus. Eins und eins, die Welt ist groß, wer kommt mit, wir ziehen los. Eins und eins, die Welt ist groß, kommt, wir ziehen los. Oder? Habe ich irgendwie zu Weihnachten gesehen und war gleich wieder komplett gerührt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir machen ja heute einen poesie-evolutionären Abend. Wir wollen ganz langsam Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens hier verändern, indem immer so einzelne Worte oder vielleicht so Wortgruppen ausgetauscht werden durch Worte, die wenigstens dieselbe Silbenzahl haben und so sinngemäß ungefähr auf der Höhe bleiben. Wir haben jetzt, der erste Austausch hat fast stattgefunden bei den wilden Rosen, die sind ersetzt worden durch schwarze Bäume. Jetzt heißt der Text also, mit gelben Birnen hänget und voll mit schwarzen Bäumen das Land in den See. Hallo, wer bist denn du? Hey, hier ist Sonny. Wer ist Sonny? Sonny. Sonny? Sonny, ja. Sonny. So, Sonny. Ja. Ja, wo würdest du denn jetzt da deinen evolutionären Hebel ansetzen wollen? Ja, also statt diesen gelben Birnen würde ich ja mal sagen, einfach schöne Birnen. Ganz naja, einfach. Birne müssen ja auch, die Birnen müssen ja auch ersetzt werden. Und selbst das mit muss ersetzt werden. Ach, also. Jedes Wort. Also musst du jetzt nicht machen, aber wenn wir jetzt mit, ich meine, wir können jetzt aus Gelben erstmal schön machen, aber ach, schön ist so unspezifisch, oder? Gelb ist gelb, da hat man eine Vorstellung. Und wilde Rosen hat man eine Vorstellung, schwarze Bäume auch. Aber schön ist ein bisschen, finde ich dicht irgendwie doof, oder? Schön, ja, schön. Grüne Birnen. Grün. Naja, man kann ja auch, man ja, könnte ja auch. Reife Birnen. Muss ja auch keine Farbe sein. Reife Birnen. Kann ja auch mit hohen Türmen oder mit toten Tieren, naja, das wäre vielleicht nicht so poetisch, mit toten Blicken, aus toten Blicken oder irgendwie sowas. Ja, naja. Naja, Sonny, muss ja nicht sein. Versuch, wart aber. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Stefan. Hast du dich denn schon mal so dichterisch versucht? Na, ein bisschen so. Ja, echt? Wie alt bist denn du? 16. Und in welcher Situation schreibt man so wie Dichter als 16-Jähriger? Naja, damals war ich noch nicht 16. Deinen Eltern zum Hochzeitstag ein Gedicht geschrieben. Deinen Eltern zum Hochzeitstag? Genau. Oh, das ist ja dann doch eher ein Gebrauchsgedicht, oder? Genau. Kannst du das noch? Nee, das kann ich nicht mehr. Schön, dass ihr verheiratet seid. Ah, nee, oh, gut, nee. Gut, aber hast du dir jetzt irgendwie, hast du die Dicht vor dir? Nee. Ja, nee, aber ich hab's mir überlegt, also... Aus den Schwänen könnte man schöne Schweine machen. Ach nö, dann wird's doch nicht mehr schön. Nee, das Schöne kann man ja dann auch noch umändern, später. Naja, aber Schweine ist doch doof statt Schwäne. Wieso? Naja, dann ist es doch kein schönes Gedicht mehr. Ja, aber die Bäume passen auch nicht zu den Rosen. Nee, passen nicht zu den Rosen, aber schwarze Bäume, die haben natürlich irgendwas unheilvoll drohend. Während Schweine sind immer wie blöde Schweine. Kennst du ein Gedicht mit Schweine? Ja, natürlich. Na, sag mal. Soll ich das ganze Gedicht jetzt sagen? Nee, nicht nur die ganze, aber wenigstens mal die zentrale Zeile. Von wem ist es denn? Von Onkel Hotte. Naja, Onkel Hotte ist jetzt, glaube ich, nicht einer der großen Dichter. Wir haben es jetzt hier mit Hölderlin zu tun. Naja. Na gut, muss ja nicht sein. Mache ich erstmal weiter. Vielen Dank für deinen Anruf. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du denn? Ich bin die Rudi. Rudi? Die Rudi? Ja, ist so. Wie heißt man denn? Heißt man da Rudolf? Genau. Nein, glaube ich nicht. Doch, hieß man mal. Ist egal. Ich wollte die gelben Birnen ersetzen. Womit denn? Also irgendwie war mit irgendwas mit gelben Birnen. Irgendwie. Das Problem ist, dieses mit muss auch. Das war ja, ganz schwierig. Also, solange das immer mit bleibt. Also mir kam jetzt spontan wegen der schwarzen Bäume ja? So die Idee von... Von was kam eigentlich die Idee? Ja, ich weiß es nicht. Rudi, wie alt bist du? Heißem Blut pochend. Was? Heißem Blut pochend. Aber mit heißem Blut pochend. Mit muss auch wieder weg. Ja, dann... Und Birnen ist zweisilbig. Blut passt da nicht hin. Ach so, ne, ich habe kurz reingesetzt. Da habe ich das wohl nicht verstanden, das Spiel jetzt. Wir müssen irgendwie genau jedes Wort, das ersetzt wird, muss das neue Wort muss dieselbe Silbenzahl haben wie das alte. Sonst kommen wir mit dem Rhythmus durcheinander. Mit heißem Blut hängelt, das wird anders als mit gelben Birnen hängelt. Ach so. Also durch könnte man schon mal durch mit. Also mit könnte man durch durch. Durch, naja gut. Oder durch. Über? Nee, von. Ach, oh, es wird alles schwer. Ja, ist nicht so leicht. Evolution ist ein schweres Geschäft. Da möchte man nicht tauschen mit Mutter Natur. Nee. Also, die dafür verantwortlich ist. Also war das jetzt alles hier doof gedacht? Nö, war nicht doof gedacht. Ne, wir müssen bloß irgendwie, also man merkt, wird problematisch. Ja, also dabei wäre es doch so schön gewesen wegen der schwarzen Bäume. So. Das heißt, na, man könnte ja sagen, sagen wir, wir sind ja Poeten, dann können wir statt Blut, Blute, aus heißem Blute oder heißem... Gut. Vielen Dank für den Spickzettel. Durch von heißem, heiß wolltest du, ja? Ja, könnte... Ja. Durch von? Durch, Durch oder von? Was? Naja, wir können ja mal betet erstmal da lassen. Also von heißem Blute? Blute. Ja. Von heißem. Also das wird jetzt ein bisschen jetzt monsterisch, ne? Naja, geht noch. Durch heißem Blute. Von heißem Blute. Erstochen. Nein! Tot! Nein, hängelt! Ist wieder tot. Zweisilbig. Nein, ja, von heißem Blut ist man doch nicht tot. Ach so, nee, stimmt, ist ja kalt. Also da, man könnte ja jetzt gewissermaßen heißblütig assoziieren und sagen, irgendwie jemand von heißem Blute angetrieben lieben. Oder irgendwie sowas lieben. Aber kochend war auch falsch, ne? Hängend, obwohl pochend, hängend ist doch... Pochend, naja, also so von der Silbenzahl her würde es passen, aber nicht von so heißem, Blut. Was kann denn heißes Blut bewirken? Oder was kann heißes Blut machen? Übel riechen. Aus, ach nee, was denn bessere? das ist jetzt anstrengend. Ja, ist anstrengend. Ja, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht ist, ne? Ja, genau. Mhm. Soll ja auch nicht leicht sein. Ja, und Evolution hat ja auch lange Jahre gedauert. Genau, ist ja eben kein Kinderradio. Ja, genau. Wir sind ja nicht im Kinderkanal, trotzdem sich das manchmal so anhört. Ja, nö. Nee, gut. Gut, also kann ich nur ein Wort, also ja? Oder durch heißem, durch heißes, durch heiße, nee, durch heißem Blute. Würde das erstmal reichen? Durch, aber was soll denn, was ist über, denn? Von, unter, gegen, für. Nee. Ich weiß nicht. Ja, nee, ich hatte mir eigentlich was anderes ausgedacht. Was hast du dir ausgedacht, was anderes? Ja, mit dem heißen Blut, also mit heißem Blute pochend. Aber mit? Und mit, was war da, und den schwarzen Bäumen. Und dann ist so ein weißer, und voll See. Mit wilden und voll mit schwarzen Bäumen. Aber was soll denn dann passieren? Was wird denn durch heißes Blut pochend? Wer macht da was? Oh, das ist schwierig, oder? Naja, ich glaube, ich muss das eben mal so, ich muss das, glaube ich, kapitulieren jetzt. Oder du kannst ja vielleicht nochmal so resümieren und irgendwie nochmal überlegen und dann vielleicht ein bisschen später nochmal anrufen. Was sagst du dazu? Ja, genau, das machen wir so. Ja? Ja. Wollen wir das so machen? Wollen wir mal eine Nachdenkenspause einlegen? Genau, Nachdenken ist immer gut. Ich setze es mal in Klammern hier, dein heißes Blut. Ich finde es ja nicht so schlecht. Heißes Blut, man sagt doch so heißblütig. Ja, ja, heißes genau. Blut hatte, und so. Ja, genau. Ich Pff, wenn man merkt, wie das so hochkommt, ist das schon irgendwie ein schönes Bild. Ja, genau. Ich habe nur die Regeln des Spiels nicht bedacht. Gut, aber ich denke nochmal nach. Also ist immer okay. Pause. Ist super. Immer Sinn. Also Sinn muss es irgendwie noch, wäre schon schön, wenn es noch Sinn hätte. Ja, ja, genau. Okay, also. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, hallo. Hi. Wer bist denn du? Ich bin der Philipp. Philipp. Ja. So ist die Spiel... Soll ich dir nochmal erklären, die Spielregeln? Nee, ich hab's verstanden und ich versuche eigentlich schon die ganze Zeit das Gedicht zu finden, aber ich krieg diesen euren Flash-Player nicht downgeloadet. Ach so, aber dann irgendwie, du kannst doch einfach so irgendwo ins Internet gehen und gibst bei Google ein, mit gelben Birnen hänget und dann findet man es relativ schnell. Ehrlich? Ja, mach mal. Kannst du parallel im Netz sein? Ja, ja, ich bin parallel gerade. Ja, ja, mach mal. Gib einfach mal ein, mit gelben Birnen hänget. Erstmal auf Google. Und dann hast du sofort eine Seite, wo das ist. Hälfte des Lebens. Ja, ja. Ich war auch zu faul, bei mir darin zu tippen und hab's genauso gemacht. Ehrlich? Ja, und hab's also dann irgendwie so kopiert und darin gestellt. Ich hab das hier probiert und ständig sagt er ja zu mir irgendwie... Bei Google? Nee, bei Google nicht. Ach so, bei mir. Ja. Ja, da braucht man einen Flash-Player. Das ist irgendwie blöde, aber... Und ja, ich habe einen anderen Explorer und deswegen mit gelben Birnen hängen, sagst du, ja? Ja. Ich mach mal parallel mit... Birnen. Gelben Birnen hänget. Hänget. So, zack. Das Lied and Art Songs Text Page. Genau, da ist es gleich. Ist es, ja? Also da findest du es. Oder nimm da, oder, ja, ja, genau. Rack Music ist es. Da hast du dann, ja, ist ja irgendwie, ja, Rack Music, genau. Und dann Hälfte des Lebens, Language German mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Genau, das ist es. Nicht schlecht, oder? Da ist es. Na, kick mal an. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen. Wir sind doch nicht weit gekommen. Wir haben aus den wilden Rosen jetzt schwarze Bäume gemacht. Also bis jetzt heißt es, mit gelben Birnen hänget und voll mit schwarzen Bäumen das Land in den See, was dem natürlich etwas Bedrohlicheres gibt als die versöhnlichen wilden Rosen. Ich würde vielleicht das Gelbe austauschen. Gelben mit eitlen. Mit eitlen? Eitlen Birnen. Wobei wir haben natürlich oder nachher noch das Problem, dass das eitel mit auch ersetzt werden muss. Also da wird dann schon irgendwie so ein anderes Sinn. Von, durch, aus, an, in, auf. Von eitlen Dirnen, würde ich mal sagen. Von eitlen Dirnen? Von eitlen Dirnen, ja. Und aber wie soll das dann weitergehen? Von eitlen Dirnen? Also da wärst du, glaube ich, dann auch noch fast. Nee, Hänget muss ja auch ersetzt werden. Hänget muss auch ersetzt werden. Muss komplett, von, ja. Ich dachte, ich kann jetzt nur so Wortfragmente. Naja, kannst du auch. Von eitlen Dirnen. Von eitlen Dirnen. Naja, dann haben wir ja schon wieder diese schwarzen Bäume. Von das geht dann weiter mit den schwarzen Bäumen. Also in dem Zusammenhang muss man, Sinn wäre schon ganz schön. Ja, ist klar. Aber das schwarze Bäume ist, sollten wir dann wahrscheinlich erstmal nicht austauschen. Nee, das haben wir, das lassen wir jetzt da. Okay. Also gut, dann machen wir meinetwegen machen wir von eitlen Dirnen. Ja, eitlen Dirne, also es wäre... Von eitlen Dirnen, ja. Oder von eitlen Dirnen oder... Aber was kann da passieren? Von eitlen Dirnen glänzet oder von eitlen Dirnen strahlet, von eitlen Dirnen... Von eitlen Dirnen... Was können denn eitle Dirnen bewirken? Ach, das ist schwierig, oder? Ja, das stimmt, also es ist nicht ohne. Ist nicht ohne. Also ich mag ja eigentlich auch die Dichterei, aber da ich jetzt gerade erst das Gedicht habe, ist es jetzt ein bisschen blöd. Willst du auch nochmal überlegen und deinen Vorschlag zurückziehen? Man könnte so ja sagen, von hohen Bergen. Also das würde alles funktioniert alles. Ich meine, von eitlen Dirnen ist schon nicht so schlecht. Also ich kopiere mir das jetzt einfach mal und gehe dann mal auf den Offline-Modus und dann gucke ich mir mal an und dann rufe ich nochmal an. Okay, super. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss. Okay. So, Kinder, machen wir jetzt erstmal eine Pause und zwar eine musikalische Pause. Neulich rief hier irgendeine Anruferin an, die großer Tim Fischer-Fan war und fragte, ob ich dann die Legende der Dirne Evelyn Rowe kenne. Von Tim Fischer, sagte, kenne ich, aber nicht von Tim Fischer. Ach, das ist ja nicht von Tim Fischer. Nein, das ist auch vom Guten. Und da sind wir zwar bei einem anderen doch großen Dichter, vom guten Bertolt Brecht. Und da hatte ich natürlich den Ehrgeiz, zu Hause zu kicken. Das hast du da irgendwo. Und die Legende der Dirne Evelyn Rowe von Bertolt Brecht gesungen. Vom großen Hans Eisler. Hier ist die Legende... Der Dirne Evelyn, weil wir jetzt auch hier, passt ja irgendwie ganz gut, von eitlen Dirnen hänget. Die Legende der Dirne Evelyn Rowe, gesungen von Ernst Busch, einen Text von Bertolt Brecht. Die Legende von der Dirne Evelyn Rowe. Als der Frühling kam und das Meer war blau, da fand sie nimmer Ruh. Da kam mit dem letzten Boot an Bord die junge Evelyn Ruh. Sie trug ein heerendes Tuch auf dem Leib, der schöner als irdisch war. Sie trug kein anderes Gold und Geschmeid als ihr wunderreiches Haar. Herr Kapitän, lass mich mit dir ins heilige Land fahren, ich muss zu Jesus Christ. Du sollst mitfahren, Weib, weil wir Narren und du so herrlich bist. Er lohnt's euch, ich bin nur ein armes Weib, mein Seel gehört an Jesus Christ. So gib uns deinen süßen Leib, denn der Herr, den du liebst, kann das nimmer mehr zahlen, weil er gestorben ist. Sing, mein Kind, heil nicht mehr, eins, mein Kind, kehr ich mehr, hau je gut, Liebling, oh. Die sonnende Weiß, von den Wind ist der Preis, Farwell nach der Zeit hat der Reis. Sie fuhren hin in Sonn und Wind und liebten Evelyn Rowe. Sie aß ihr Brot und trank ihren Wein und weinte immer dazu. Sie tanzten nachts, sie tanzten tags, sie ließen das Steuern sein.

auszutauschen und eben Substantive gegen Substantive, Verben gegen Verben, Adjektive gegen Adjektive auszutauschen. Wichtig zu beachten ist einfach noch, dass sie dieselbe Silbenzahl haben und das gewissermaßen der insgesamt der poetische Geist, der poetische Glanz halbwegs erhalten bleibt. Weit sind wir noch nicht gekommen. Mit gelben Birnen hängt und voll mit wilden Rosen das Land in den See, lauten die originalen ersten drei Zeilen. Definitiv ausgetauscht haben wir die wilden Rosen gegen schwarze Bäume. Mit gelben Birnen hängt und voll mit schwarzen Bäumen das Land in den See. Für die erste Zeile gab es schon Vorschläge von heißem Blute durch heiß, nee, ja, von heißem Blute oder von eitlen Dirnen. Das waren so die ersten Vorschläge. So leicht, wie ich mir es gedacht habe, wie ihr euch vielleicht auch denkt oder gedacht habt, ist es alles nicht. Man kann einfach, wenn man den Text so halbwegs vor sich hat und einen guten Vorschlag hat, dann kann man gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch wie immer den halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man jetzt auch unabhängig vom Thema anrufen und Kommentare zur Sendung, eigenpoetische Versuche, philosophische Überlegungen. Ist so eine quasi, was bei den Chinesen damals Mauer der Demokratie war. Man kann sein Zettelchen da anhängen und irgendwas sagen. Das wird aufgenommen, zusammengeschnitten und in der nächsten Sendung abgespielt. Diese Nummer ist die des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hier ist Peter. Peter? Ja. So, du möchtest dich jetzt hier an unserem poesie-evolutionären Versuch beteiligen. Genau. Wo, hast du schon eine Stelle ausgesucht oder so ein Dings, wo du was ersetzen wolltest? Na, entweder. Eigentlich ist es ja ein relativ kurzes Gedicht, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Zeilen, genau, ist nicht so schwer, ja. Na, ich habe überlegt den Anfang von der zweiten Strophe. Na? Zum Beispiel, dank dir, ja, da gehst du oder sowas. Sag mal nochmal. Ach so, weh mir? Genau. Weh mir, dank dir. Zum Beispiel. Oder dank ihm. Müsste man sehen, worum es in der ersten Strophe geht. Dank dir, dank ihm. Okay. Also bis jetzt haben wir dank dir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen, dank ihm, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den sonst. Weiter hast du dich jetzt nicht getraut. Na, man könnte auch zum Beispiel in der ersten Zeile, weil da noch keine Lösung kommt, so, ja, könnte man auch sowas wie Dank oder Trotz oder sowas mit reinnehmen. So, trotz, wäre auch trotz heißen Blutes oder sowas. Ah, genau. Wäre ganz, ganz geil. Trotz heißen Blutes? Bleibet oder sowas. Also, so von wegen trotzdem heißen Blutes. Super, das machen wir jetzt gleich so. Oder so. Trotz heißen Blutes bleibet. Und dann ist ja schwierig, weil dann kann man ja jetzt nicht ein Substantiv sozusagen oder ein Subjekt einbauen. Ne? Ja. Weil da ja naja, das Subjekt kommt ja dann hinten mit dem das Land, wa? Trotz heißen Blutes bleibet und sagen wir jetzt, Und ist ganz schwer zu ersetzen. Doch. Mit doch vielleicht. Trotz heißen Blutes bleibet doch. Genau. Schwer von schwarzen Bäumen. Ja. Oder bei. Doch. Ja, doch der. Trotz heißen Blutes bleibet doch. Naja, doch. Was? Oder bei? Mhm. Ja, still bei schwarzen Bäumen oder sowas. Still. Ja, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Zum Beispiel, wer bei schummelt. Weil wir jetzt nicht irgendwie Worttyp für Worttyp ersetzt genau haben. Ja, aber darauf würde ich mich sehr noch einlassen, wenn es Sinn macht und wenn gewissermaßen der Rhythmus erhalten bleibt. Ja. Also wir hätten jetzt, also als Arbeitshypothese, trotz heißen Blutes bleibet, und wie weiter jetzt? Still bei den schwarzen Bäumen. Still bei den schwarzen Bäumen. Genau. Super, so ist gebongt. Gut. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Oh, nicht schlecht, und oder? Da will man jetzt gleich weiter wissen, wie es weitergeht, oder? Ne? Irgendwas bleibe da trotz heißen Blutes ganz still bei den schwarzen Bäumen. Aber ist doch nicht schwer. Was bleibe da? Wie? Ist doch nicht schwer mit weitermachen. Wieso? Ein Herz? Ja, oder... Ja, ein Herz ist vielleicht nicht schlecht. Ah, ja? Ein Herz in... Oder ein Mensch, ein Mann, ein Kind. Oder? Ein Mann ist so gewöhnlich. Ein... Oder... Ein Reh, ein Tor, ein... Ein Hund. Ein Hund, das ein wäre Herz. Dann so à la Erich Kästner oder sowas. Stimmt. Ach, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Schon nicht schlecht. Da haben wir jetzt echt einen Fortschritt gemacht. Gut. Philipp, was? Nee, Peter. Genau. Peter, super. Wie alt bist du denn? Ich bin 19. 19. Und hast du dich denn schon mal so am Dichten versucht? Na, eher in Liedform, ja. Ach so, warte, du schreibst Songs oder wie? Ja. Für? Hast du eine Band? Ja, naja, so zeitlich begrenzt sozusagen. So projektmäßig quasi. Ja. Und was macht ihr so für Musik? Das ist nicht ganz klar. Irgendwie so was Rockmäßiges, so ganz unterschiedlich. Ja. Krusentaktarten oder so. Hast du vorhin diese Vertonung von mit gelben Birnen hängt von Hälfte des Lebens vom sogenannten linksradikalen Blasorchester gehört? War das das allererste, was du gespielt hast? Na, das war diese Blasmusik da. Ja, hab ich gehört. Ja, soll ich nochmal anspielen? Könntest du dir nicht vorstellen, wenn der Song jetzt fertig ist, dass ihr daraus vielleicht einen Song macht? Mal gucken, klar. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Ja. Ich meine, die haben ja dann irgendwie die Musik, glaube ich, man auch auf diesen Rhythmus des Textes mit gelben, mit ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, irgendwie abgestellt. Kann man ja so hier. Dum, dum, da, mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Super, das wäre doch schick, ja. Wenn ihr dann einen Song draus macht. Ist doch immer schwer, an schicke, gute Texte zu kommen, oder? Das ist natürlich jetzt so total vorbildlich. Ich finde, das ist eigentlich ja auch schade, dass man jetzt zum Beispiel nicht in Düsseldorf Fritz empfangen kann, weil da könnte sich Campino ganz schön weit abgucken. Ich werde es ihm sagen. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Peter, ich danke dir sehr. Ja. Wir haben hier bald die Fortschritte gemacht. Okay, tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo. Hallo, wer bist du? Björn. Ja, genau. Björn, du hast jetzt unseren, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber für uns doch eine tüchtige Strecke Weges, unseren Fortschritt erlebt, ja? Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Ich hätte sozusagen auch für die erste Strophe nochmal einen Vorschlag gehabt. Naja, jetzt, die steht jetzt. Definitiv? Da, definitiv. Wieso, was hast du für einen Vorschlag? Also ich hätte gesagt, von Raben kreisend schwinget. Oder schwingend kreisend, oder... Von Raben Moment, schwingen... Ich hab geschrieben, Moment, wo hab ich's? Ach, der Zettel. Ach. Aber da sind wir gleich bei Nietzsche, oder? Ich habe aufgeschrieben, von Raben kreisend schreiend. Mhm. Ja, nee, naja, gut. Weil es passt zu diesen schwarzen Bäumen, habe ich gedacht. Wobei, jetzt sind wir, also ich würde sagen, sonst kommen wir hier aus der ersten Zeile irgendwie nicht raus. Wir müssen jetzt irgendwie schon versuchen, da weiterzumachen. Gut. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Und da müssen wir jetzt mal sehen, wie es weitergehen kann. Wie ging es jetzt im Originaltext da weiter? Das Land in den See, das funktioniert natürlich nicht mehr. Das Land in den See. Wir hatten jetzt schon irgendwie ein Mann, ein Kind, ein Hund, ein Herz. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen ein Herz zum Beispiel. Und dann müsstet irgendwie in den See. Drei einsilbige Worte, die dann auch irgendwie den Sinn zusammenhalten. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Das Herz. Dein Herz, nicht das, das muss ja auch ersetzt werden. Das Herz, dein Herz, ein Herz. Ein Herz. Kann aber auch Kind oder sonst was sein. Ein Herz in dem... Moment. Ein Herz in dem... See ist so kurz. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schneien wie dem, der keine Heimat hat. Da warst du relativ dicht dran, oder? So ungefähr, ja. Ja. Nee, aber das, nee, das ist es nicht. Björn, du, wir kommen jetzt hier nicht weiter, oder? Nee, ja, weil okay. Ich an was anderes vorher gedacht habe. Kein Problem. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Jo. Gut, tschüss. Tschüss. So, dann würde ich mal sagen, wo wir jetzt weitermachen müssen. Und das ist ja natürlich das Problem der Evolution, dass man nicht einfach so hin und her springen kann, sondern dass man den Zusammenhang doch noch beachten muss. Wir sind jetzt, wir haben die ersten zwei Zeilen erfolgreich und wie ich finde, ganz schön ersetzt. Stadt mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen, das Land in den See heißt es jetzt. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Und da muss man jetzt wissen, das Land in den See, was bleibe da? Ein Herz, ein Kind, der Mann, Nicht so leicht. Das wäre jetzt, glaube ich, die Aufgabe, die zu lösen wäre. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, Das Land in den See heißt es im Original. Ihr habt ein bisschen Zeit zu überlegen. Wir hören jetzt mal, der macht jetzt gerade irgendwie eine Tournee mit irgendeiner neuen Platte, oder? Eric Burden, einer der ganz Großen, einer der ganz Alten und einer derer, die immer so zweite, dritte Reihe sind, trotzdem er toll ist. Hip ist er nicht, aber irgendwie lässig und eine großartige Figur. Eric Burden hier mit einem, mit dem Johnny Cash Cover. Mit dem Johnny Cash Song gecovert in einer wirklich bemerkenswerten Art und Weise. Gecovert Eric Burden mit Ring of Fire und nach dem Fritz Kurzinfo geht's dann weiter. Die Aufgabe lautet, wie kriegen wir das jetzt mit fünf einsilbigen Worten, das Land in den See, mit fünf einsilbigen Worten die beiden ersten neu geschriebenen, neu evolutionierten Zeilen halbwegs poetisch tragfähig zusammengebunden, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Wie geht's weiter? Nach den Nachrichten, wann geht's weiter, kann ich sagen, nach den Nachrichten, nach dem Fritz-Kurz-Info, wie geht's weiter, müsst ihr sagen, wenn ihr einen Vorschlag habt, ist das ja die Telefonnummer? Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. It's a burning thing, and it makes a fire ring. Bound by wild desire, I fell into your ring of fire. Love is sweet when souls like ours meet. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. Ring of fire. ring of fire. Eric Burden mit Ring of Fire. Ich sag jetzt nur mal Steglitz. Wenn Fritz in Steglitz und Wilmersdorf, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Um 23.34 Uhr Steglitz. Das Wetter in der Nacht sinkt die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad. Morgen erst freundlich, dann später aber wieder wolkig, windig und vereinzelt regnet sogar bei 13 bis 16 Grad. Besser wird es erst am Wochenende. Und jetzt die Meldung mit Bastian Steglitz-Börner. War nicht Steglitz. Die rot-grüne Koalition und die Union haben sich auf ein modernes Zuwanderungsrecht geeinigt. Demnach könnten Ausländer künftig nach einer auf Tatsachen gestützten Gefahrenprognose ausgewiesen werden. Hochqualifizierte Ausländer wie etwa Ingenieure oder Führungskräfte sollen ein Daueraufenthaltsrecht erhalten. Die Bundeswehr hat ein neues Ausbildungskonzept. So sollen die Soldaten künftig besser auf mögliche Auslandseinsätze vorbereitet werden. Außerdem will Verteidigungsminister Struck Wehrpflichtige gezielter nach ihren Fähigkeiten einberufen lassen. Im Prozess um die Misshandlungen an einer Hildesheimer Berufsschule haben sich die Beteiligten auf ein zügiges Verfahren geeinigt. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht verständigten sich auf einen Strafrahmen. Im Gegenzug werden die 11 Angeklagten morgen ein Geständnis ablegen. Und zum Sport: Basketball. Alba Berlin ist im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Im entscheidenden fünften Halbfinalspiel verlor der Titelverteidiger gegen Bamberg mit 68 zu 93. Damit hat Alba auch die Qualifikation für die Euroleague in der kommenden Saison verpasst. Und der Verkehr auf Fritz A10 westlicher Berliner Ring zwischen Berlin-Spandau und Brieselang gibt es Brückenarbeiten. Deswegen ist der rechte Fahrstreifen dort gesperrt. Und zwar bis morgen früh um 8. Ansonsten natürlich gute Fahrt. Genau, mehr hochqualifizierte Ausländer und Führungskräfte nach Steglitz. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, wie die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Ah, die Nachrichten sind da manchmal so toll, oder? Wir brauchen mehr Ackermänner. Das ist ein Schweizer, oder? Ein hochqualifizierter Ausländer. Die höchstbezahlte Führungskraft in Steglitz. Hier nochmal Matschmos. Wie gesagt, morgen um 22 Uhr. In der Volksbühne zu erleben und demnächst gibt's dann, ich gebe dem Kollegen Börner dann nochmal ein Stichwort, würde ich mal so sagen, mal 4, 5 Karten hier verlosen. Aber erstmal, man muss jetzt nicht einfach so, sondern hinhören und wenn's was ist, wenn's euren Geschmack trifft, dann, ja, warum nicht dann an der Verlosung beteiligen, oder, Matmos? Matmos, morgen 22 Uhr in der Volksbühne. Wie gesagt, ich verlose 5-mal eine Freikarte ab Punkt 0 Uhr. Ich habe ja eine sekundengenaue Uhr. Wer ab Punkt 0 Uhr hier anruft, diese Telefonnummer, und einfach Matmos sagt, der hat dann eine Karte gewonnen. Den stelle ich raus an den Kollegen Börner. Und dann jetzt zügig im Programm weiter. Dann würde ich schon sagen, jetzt ist over. Wartet, ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Gilt auch für unsere poesie-evolutionäre Arbeit hier. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wie gesagt, wir versuchen hier so Schritt für Schritt, wie die Evolution es in der Natur tut und tat und aus Wölfen dann, wobei das waren dann ja die Menschen, Pekinesen gemacht hat, hier ein Hölderlin-Gedicht zu verändern, indem einzelne Worte Schritt für Schritt ersetzt werden. Allzu weit sind wir noch nicht gekommen, dafür klingt's aber doch ganz schön. Wir haben das Gedicht des Hölderlins Hälfte des Lebens, wahrscheinlich sein bekanntestes, Hälfte des Lebens mit gelben Birnen hängert und voll mit wilden Rosen. Das, wobei, ich muss es ja nicht selber vorlesen, oder? Lassen wir nochmal den Kollegen Bruno Ganz, der verdient damit sein Geld, das nochmal kurz vorlesen. Ach nee, so. Die Spielregeln sind die, dass gewissermaßen alle Worte durch Worte ersetzt werden müssen, die die gleiche Silbenzahl haben, und dass es uns möglichst gelingen soll, auch so einen bildhaften, die Logik nicht zu verletzen und irgendwie eine andere Form von Bildern herzustellen. Bei Hölderlin heißt der Anfang mit gelben Birnen hängt und voll mit wilden Rosen. Wir sind jetzt soweit, dass es bei uns heißt, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Da geht's jetzt irgendwie spannend weiter. So lautet das Gedicht im Original, gelesen von Bruno Ganz. Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen. Von diesen 14 Zeilen haben wir jetzt, wie gesagt, die ersten zwei verändert. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist man so ein bisschen in dieser Logikfalle drin. Wir haben jetzt das Land in den See. 5 einsilbige Worte, die jetzt diese Eröffnung, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, dem irgendwie so einen logischen Zusammenhang geben müssen. Hallo, wer bist denn du? Philipp. Hallo, Philipp. Warst du vorhin schon mal angerufen? Nee. So, Philipp, du hast ja jetzt gedacht, hast du den Text vor dir? Wie gesagt, der ist bei Google relativ einfach zu finden. Man nimmt einen mit gelben Birnen hängt, oder man geht auf meine Seite, kuttner.de, da ins Forum, und da steht er dann auch. So, Philipp, hast du den Text vor dir? Ja, ich habe ihn mitgeschrieben, ja. Ah ja. So, wie machen wir denn jetzt hier weiter? Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Die Last auf dem Herz. Die Last auf dem Herz. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf dem Herz. Das muss heißen, auf dem Herzen, oder? Das ist ein Problem. Der dritte Fall bei Herz. Aber war nicht schlecht. Die Last auf dem... Wir müssen ja nicht alles machen. Nö. Die Last auf... Dann dem oder der, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf dem Herzen, wäre toll, wäre nicht schlecht, oder? Ja. Aber fällt dir jetzt was anderes ein statt Herz? Die Last auf dem... Nee, ist es nicht beim Dativ, dass man immer... Ist denn da immer so ein Hänger hinten dran ist? Naja, auf dem Herzen. Also, weiß ich nicht, Dativ einsilbig geht nicht, oder? Also ich meine, man hat etwas auf dem Herzen, nicht auf dem Herz. Man hört es schon, dem Herz hört sich nicht gut an. Ja, trotzdem, so vom Bild her wäre es natürlich schön, aber die Last auf dem Herzen müsste heißen, aber wir haben jetzt nur eine Silbe hinten mehr noch. Ach, aber die Last auf können wir schon mal nehmen, finde ich, oder? Ja. Soll jemand anders weitermachen, wenn er nicht einen besseren Vorschlag hat? Oder vielleicht fällt dir noch statt dem Herzen etwas ein? Auf der... Man weiß nicht, auf der, worauf, auf der... Ha. Philipp, komm mal nicht weiter. Wie alt bist denn du? 17. Hast du dich schon mal am Dichten versucht? Ja. Und? Wie und? Na und, versuchst du dich immer noch am Dichten? Ja, wenn ich dazu komme, ja. Ja, und liest du auch Gedichte? Nee, selten. Ach so, gar nicht. Ist aber auch nicht schlecht, hin und wieder mal ein Gedicht zu lesen. Stimmt schon. Ist schon nicht schlecht, war mit gelben Birnen hängelt und voll mit wilden Rosen das Land. Ja, ich war sehr begeistert. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen. Oh, da liegt noch ein ordentliches Stück Arbeit vor uns. Aber die Last auf dem... Ja, war schon mal nicht schlecht. Philipp, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Tschüss. Hallo. Ja, Nabend. Nabend, wer bist denn du? Also hier ist vom letzten Mal deine besoffene Marmeladenstulle. Ach Gott, nee. Und, aber ich bin jetzt zum Beispiel heute also vollkommen nüchtern. Und das Thema deiner Sendung wollte ich gerade sagen, zum Beispiel diese nicht fliegenden Vögel. Weil da kommt es eigentlich her, dieser Fachbegriff. Was kommt woher? Dieser Fachbegriff. Welcher? Das Grundthema deiner Sendung. Evolution, meinst du? Evolutionär, ja. Ja. Naja, der kommt nicht unbedingt nur von nicht fliegenden Vögeln her, aber... Und, ja, könnten ja auch deutsche Lehrer sein. Gut, jetzt egal. Die letzten Worte, die ihr gerade weiterreiben wollt. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf... den Schultern getragen, so dass sie leicht sind wie die Federn. Die Last auf und jetzt müssen zwei einsilbige Worte kommen. Zwei einsilbige Worte? Ja, im Original heißt es das Land in den See. Und aus das haben wir die gemacht, Land, Last, in, auf. Das Land in, die Last auf und jetzt heißt es im Original den See. Und jetzt müssen wir... aber wirklich also an den Rand der Grenze meines Denkens. Ja, da können wir nichts machen. Dann machen wir weiter. Ich danke dir aber für deinen Versuch, ja? Naja, warte mal. Na was denn? Vielleicht noch einen kleinen Augenblick. An das Land... Ist schon praktisch vorher zu überlegen. Ach, das ist ein Spiel, was du jetzt gerade machst. Ja, naja, wenn jetzt so on-air überlegen, ist natürlich eigentlich ganz schön, ist im Radio auch extrem unüblich. Ich würde bloß, wir haben jetzt noch irgendwie 70 Minuten Zeit. Wir haben zwei Zeilen geschafft oder zweieinhalb Zeilen. Und es gibt wirklich, die Leitungen sind voll. Es gibt hoffentlich Leute, die... Okay, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Hallo. Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Hier ist Markus. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf... Auf? Ja. Vielleicht ohne die Last auf. Na, wie denn dann? Die Stadt an der Spree. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen? Oder vielleicht bei der Stadt. Ey, die Stadt an der Spree. Weißt du, wo man da denkt? An Berlin. An Berlin. Na, ist das poetisch? Das ist die Berliner Luft. Woran denkt man da? An Liebken, Landowski? Sowieso. Potsdamer Platz? Naja. Und Potsdamer Platz, hat Harald Schmidt gesagt, sieht so aus, wie wenn die Ceausescus kurz vor ihrem Tode nochmal zu Geld gekommen wären. Na. Also, was denn? Na. Schön. Was? Potsdamer Platz ist schön. Wir haben doch, glaube ich, sehr unterschiedliche Begriffe von Poesie und von Schönheit. Potsdamer Platz ist schön? Na, der Potsdamer Platz ist schön? Na, die ganzen Menschen... Mein Lieber, du solltest ja Frankfurt am Main ziehen. Warten die ganzen Menschen? Die ganzen Menschenmassen, die sich da vor den Arkaden tümmeln, als ob es was umsonst gäbe. Naja, ist nicht so erheiternd. Also ich war, glaube ich, jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht 3 Mal am Potsdamer Platz. Und nur, weil es nicht anders ging. Mein lieber Scholli, Potsdamer Platz hat der Kollege Schmidt schon genau beschrieben. Ja, es gibt auch schönere Ecken. Ist Ceausescu-mäßig. Es gibt aber auch schönere Ecken. Also Berlin ist nicht schlimm. Ja, aber Berlin ist jetzt nicht so genuin poetisch, würde ich mal sagen. Ist aber auch nicht, das ist ja das Tolle an Berlin. Ist ja nicht Heidelberg. Hier aber hat man ja sein Herz nicht verloren, Gott sei Dank. Berlin wurde doch sicher von vielen Poeten auch teilweise, auf jeden Fall von mindestens 3. Genau, aber nicht von Hölderlin. Nee. Der kommt dann eben eher aus dem Schwabenland. Man kann bloß froh sein, dass er geschrieben hat, dass man ihn nicht sprechen hören muss. Das stimmt. Okay, ansonsten wäre er jetzt wahrscheinlich immer im 1. Mai zum 1. Mai im schwarzen Block zu finden. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen, Hölderlin. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem. Okay, tschüss. Aber die Stadt an der Spree, nee, nicht mit mir. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Micha aus Pankow. So, wie machen wir denn weiter hier? Naja, ich wäre ja so mit dem Anfang da, mit dem Herzen komme ich irgendwie nicht weiter. Naja, wir bleiben jetzt bei trotz heißen Blutes, bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Last, finde ich super, super. Ist auch Höllerlinsch die Last? Aber wie wär's denn mit froh Gemüt, ruhig, weil? Was? Froh Gemüt, ruhig, weil. Froh Gemüt? Ja. Was ist ein froh Gemüt? Naja, ich wollte das halt eben irgendwie, dachte ich, das klingt so dunkel. Ja, wir müssen, also egal was, jetzt wird der Anfang wird nicht mehr verändert. Der ist jetzt, trotz heißen Blutes, bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Und jetzt kannst du nur weitergehen mit die Last auf, worauf? Auf dem Herzen wäre toll, scheitert aber an der Zweisilbigkeit des Herzens. Die Zweisilbigkeit des Herzens, auch eine schöne Überschrift für den Fall, dass ich mal einen Roman vielleicht schreiben sollte. Die Seele abkürzen. Wie bitte? Seele. Als Seele. Dann hast du es einsilbrig. Das ist nicht schön. Hat Hölderlin auch nicht gemacht. Warum nicht? Na, weiß ich auch nicht, weil es nicht schön ist, hat er nicht gemacht. Ja, Herzen auf dann eine abkürzen. Ja, vielleicht findet man, die gibt ja massenhaft einsilbige Worte. Man muss jetzt bloß irgendwie vielleicht mal wieder ein bisschen vom Herzen emanzipieren, aber. Naht, Not, Lot, Boot. Ich komme da immer auch so als Hand. Wie? Die Stund, weil. Die Last auf der Stirn, aber Stirn. Stund. Nee, der Stund ist auch wieder Stunde. Aber Stirn wäre ein Wort. Weil das passt jetzt poetisch nicht so ganz, aber. Naja, vom Sinn her weniger. Stirn, die Last auf der. Ja, du hast keine Lösung. Ich mach mal weiter, ja? Okay. Vielleicht, wenn dir noch eine Lösung einfällt, wie gesagt, wem eine Lösung einfällt, ist easy hier anrufen. Von daher wird's heute alles ein bisschen schneller. Wir können nicht so viel rumquatschen, sondern wir sind ja nicht zum Spaß hier beieinander, sondern arbeiten. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. So, ich habe schon mal hier PJ Harvey im Schacht versenkt, wie der Kollege Häusler immer zu sagen pflegte. So, wir machen weiter hier. Hallo? Naja, hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Die Rudi nochmal. Die Rudi nochmal. Ja, also, Du weißt jetzt, wo wir sind, ja, war bei der Last. Ich finde es erstmal ganz klasse, dass das heiße Blut angenommen wurde. Ja, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last. Oder? Die Last war die Last infiziert, ja. Ach so. Oder die Not, nämlich, was hättest denn du? Ich hätte jetzt nämlich, trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, ein Wunsch aus dem Meer. Ein Wunsch auf dem Meer? Aus dem Meer. Also wegen bleibet der Evolution, weil wegen dem Meer und weil... Ach so, ne, die Evolution, ja, aber die Evolution müssen wir ja nicht thematisieren. Nee, aber... Wobei ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie auf der einen Seite das heiße Blut, die schwarzen Bäume und dann findet es sich in so einer Last oder Not zusammen, ist, finde ich, eigentlich von der Poesie her ganz schön. Ach so. Trotz, ja. Also gegen das heiße Blut, trotz des heißen Blutes, die irgendwie sowas drängend lebendig hat, bleibt dann irgendwie doch die Last. Die Last aus dem Meer vielleicht? Dann doch? Nee, die Not. Ja gut, also gegen dein Votum komme ich jetzt schlecht. Ja, hin. Ja. Naja, aber das stimmt nicht so richtig, weil du hast dich jetzt so in ein Meer verlinkt. Aber wie bleibt denn, also die Last, wie soll die auf dem Meer bleiben, trotz heißen Blutes? Letztlich auf dem Meer, die still, kommt auf, die kommt still aus bei den schwarzen Bäumen. Bleibet aus, aber bleibt, ne, er kommt aus dem Meer, aber bleibt doch nicht aus dem Meer. Ja, sie sind am Ufer. Aber bleibt. Bleibt am Ufer? Die Last, Not, was auch immer, bleibt. Trotz heißem Blutes bleibt still bei den schwarzen Bäumen, die Last an dem Ufer. In das Meer. Wir versenken es einfach. Wir versenken die Last. Na, wie denn? Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen? Wie weiter? Die bleibet ja. Jetzt haben wir gesagt, wir haben uns jetzt für... Das war dein Vorschlag. Bleibet. Trotz heißem Blutes bleibet. Nee. Doch, doch. Nee, heißes Blut pochte bei mir. Trotz heißem Blutes pochte? Nee, das wollen wir nicht verändern. Also, wir sind ja schon ziemlich weit. Wir sind trotz heißem Blutes bleibet. Es sind schon toll, die ersten Bähnzeilen, oder? Ja, doch, still bei den schwarzen Bäumen. Die Last, die Not, finde ich eigentlich auch ganz schön. Die Not... Ah, das ist mal doof, ne? Man hat eine Idee, ruft an, denkt, super, das ist es jetzt, ne? Ja, und dann ist es jetzt irgendwie, ne? Doch das nicht. Heiße Luft verpufft in das Meer, verpufft in der Luft. Verpufft. Alles weg. Rudi, naja. Mach nichts, aber trotzdem, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wer ist denn da? Na, und wer ist hier? Ja, hallo, Sven hier. Hallo, Sven. Ich hätte zwei Möglichkeiten. Na los, trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Not, die Last. Also entweder die Magd auf den Knien oder der Knab auf den Knien. Die Magd, trotz heißem still bei. Die Magd auf den Knien. Ah, die Magd ist so altertümelnd, oder? Naja, ist ja auch ein altes Gedicht, oder? Naja, aber wir sind doch nicht so alt. Wir machen jetzt ein neues Gedicht. Ach so. Die Magd auf den Knien. Naja, ich würde mal die Magd auf den Knien. Ich schreibe es jetzt mal hin. Und würde sagen, wenn es jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten 3-4 Versuche einen starken Gegenvorschlag gibt, der die wunderbare Last oder Not aufnimmt, dann bleibt eben die Magd auf den Knien. Okay. Der Knab, der Mann, der Tod, der Hund, das Kind. Das Kind Rind, auf den Knien würde auch noch gehen, ja. Das Kind? Was hast du gesagt? Das Kind auf den Knien. Das Kind auf den Knien, ja. Schade, wir haben so eine schöne Höhe, war heißes Blut, schwarze Bäume, und blub, fällt jetzt runter, man sieht gleich so einen Görler rumlungern. Ja gut, aber es heißt ja trotz heißem Blute. Das heiße Blute kann ja zwei sein. Entweder Leidenschaft oder Wut. Also die Leidenschaft würde dann eher auf die Magd treffen und die Wut dann mehr auf den Knaben. Und das heißt, er bleibt. Also er steht nicht auf oder sie. Ja. Gut, ich nehme den erstmal unter der Vorhabe an, dass wenn die nächsten drei Vorschläge nicht von so poetischer Überzeugungskraft sind, bleibt die Magd eben auf den Knien. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Tschüss. So, hallo. Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Oh, das ist ja cool. Doreen. Doreen. Ja. Du hast jetzt zugehört, ja? Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Und jetzt der erste wirklich funktionierende Vorschlag ist, bleibt die Magd auf den Knien. Nee, die Last auf der Brust. Die Last auf der Brust. So Herz, Brust. Ist angenommen. Cool. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Wobei die Magd auf den Knien ist aber auch nicht so schlecht, ja? Vielleicht kann man das ja später nochmal einbauen. Die Last auf der Brust. Ach, hoffentlich ist der Björn oder wer eben war, hoffentlich ist der jetzt nicht sauer. Naja, du hast ich mach mal eine Abstimmung. Ich frag mal den nächsten, was er besser findet, okay? Okay. Das ist nicht so leicht, oder wolltest du jetzt noch weitermachen? Jetzt sind wir bei ihr heulen Schwäne und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig Nüchtern. Die Brust ist, ja, die ist nicht schlecht. Hm. Die Last auf der Brust, die Not in der Brust. Ja, okay, so, gut, super. Okay. Doreen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Hier ist Peter nochmal. Peter. Ja, ich fand ja die Idee mit dem Hund nicht schlecht. Nee. Jetzt haben wir nur noch die Entscheidung zwischen die Last auf der Brust bleibt oder die Magd auf den Knien. Wofür plädierst du? Die Last auf der Brust. Du, dann frag ich nochmal. Okay, danke. Ich frage nochmal weiter. Hallo, die Last auf der Brust oder die Magd auf den Knien? Das ist die Last auf der Brust, eindeutig. Ist besser, ja? Eindeutig. Gut, klar. Okay, ich danke erstmal. Dann frage ich jetzt meinen letzten Hallo. Ja, Abend. Ja. Ja, ich hätte gehabt, Nee, jetzt ist nur die Entscheidung zwischen die Magd auf den Knien oder die Last auf der Brust. Na, denn die Brust. Aber der Herr wäre auch ein Schlechter. Denn die Brust. Okay, vielen Dank. Sag mal, irgendwie hat jetzt aber hier auch keiner aufgepasst. Ich schmeiß jetzt irgendwie noch mal kurz schnell mal alle raus, weil... Mann, Kinder, jetzt ist 0 Uhr und 2 Minuten. Matmos-Verlosung. Wer eine von 5 Karten gewinnen will, sollte jetzt hier... Ich mach zwischendurch aber noch mal die Telefonleitung frei. Ist vielleicht ein bisschen unfair für die, die jetzt irgendwie eigentlich eine wollten, aber... Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, ab jetzt gilt's. So, hallo? Hallo? Na, das war nichts. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo? Ja, hi, hier ist Teddy. Ja, Teddy, was wolltest denn du jetzt? Ich hatte noch einen Vorschlag zu dem... Mensch, Scheiße, sag mal, jetzt überdeckt hier meine wunderbare Sendung alles. Ich wollte gerade 5 Karten morgen 22 Uhr an der Volksbühne Matmos verlosen. Ja, Karte würde ich auch gerne haben. Dann setze ich dich jetzt hier raus. Okay, hallo? Hallo? Ja? Hallo? Was willst du? Matmos. Okay, super. Stehst du... hallo? Ja, hallo, Matmos. Hallo? Oh, wer ist denn... So. Hallo? Ja, hallo, kriege ich auch zwei? Oder eine? Eine. Mehr? So, eine. Eine. Ach so, hold muss ich drücken. Scheiße, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, oder? Ich bin noch dran. Du bist noch dran, ne? Ja. Hallo, du bist jetzt hier, ja? Ja, genau. Genau, so. Jetzt bist du noch mal dran? Nee. So, jetzt müssen wir mal überschauen, wie viel sind das jetzt hier? Eins. Boah. Hallo? Ja, hallo. Ja? Gerade für Matmos hätte ich gehört. So, super. Jetzt sind's, glaube ich, 3er. Ich glaube, ich habe ein paar Fehler. Tut mir irgendwie leid, wenn jetzt wieder welche raus, aber ist sowieso ein Zufallsprinzip. Kollege Börner, überschaust du das hier? Wie viele Leute kommen denn jetzt hier? Hallo? Matmos? Ja. Das hat aber auch 1, 2, 3. Ich glaube, jetzt sind wir bei 5. Ich spiele mir jetzt hier irgendwie eine kurze Musik und dann geht's weiter hier, ja? Wir sind jetzt bei Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Und jetzt kommt hier diese Ansprache gewissermaßen an die Schwäne. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Das wäre jetzt zu verändern in Geisterfortführung der ersten 3 neuen Zeilen. Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Verändert werden soll jetzt in der nächsten halben Stunde hoffentlich. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Hier ist PJ, die von mir hochverehrte, lange Zeit nicht mehr gespielte PJ Harvey von ihrem dann, glaube ich, 3.1. so richtig rundum professionell produzierten und hochintensiven Album To Bring You My Love, der Titelsong. Karten sind weg. Also ab jetzt wird nur noch weiter gedichtet dann, wenn PJ zu Ende gesungen hat. Floods, hell and high water.

Jetzt nehme ich hier einen Taschenrechner. Plus $131 für dieses Paar Schuhe. $29 eine Mütze hier. Plus 960. Schicker Anzug. Plus 1078. Plus 396. Plus 940. Plus 125. Plus 383. Plus 637. Kinder, ist das ein spannendes Spiel. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ich wollte nur damit andeuten, dass man vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik machen könnte. Hintergrundmusik? Und weißt du, an was ich gedacht habe? Am besten eine Einschlafmusik eigentlich. Nicht gerade eine Einschlafmusik, aber... Eine Zahlenmusik. Ein Zahlensong. Okay, ein 517. 32. 518. 519. 279. 639. 980. Wurzel aus 17. Tonbeutel. Aber am Ende kamen jetzt irgendwie ja keine Zahlen mehr. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr addiert. Einer von euch etwa? Nee, habe ich vergessen. Ach, ärgerlich. Scheiße, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die Geschichte einer Band. Ah, genau, jetzt habe ich es auch abgewirkt. Naja, gut, okay. Das war der Zusammenschnitt von David. Ihr wisst ja, schneidet immer schön die Sendung draus mit und macht kleine Mini-Hörspiele draus. Genauso wie er verantwortlich ist für den halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man tatsächlich auch einfach so anrufen und irgendwelche Sachen sagen. Den Zusammenschnitt werden wir uns dann nachher auch noch anhören. Dann 0331 zu Potsdam 731. 39, 32. So, ansonsten arbeiten wir hier noch an der Gedicht-Evolution, dem Versuch, diese wunderbare Höllerlinie-Gedicht, Hälfte des Lebens, zu verändern. Wir haben drei Zeilen geschafft in 3 Zeilen geschafft. Ich glaube, wir werden nächste Woche weitermachen müssen. Statt mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, haben wir jetzt gedichtet, trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Jetzt harren ihrer evolutionären Veränderung diese folgenden 4 Zeilen. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ihr wisst, die Worte können quasi beliebig ersetzt werden. Schön wäre es, wenn es irgendwie halbwegs poetisch bliebe. Und unbedingt zu beachten ist, dass gewissermaßen die Worte, die ersetzt werden, dieselbe Silbenzahl haben müssen wie die alten Worte, sodass quasi der Rhythmus erhalten bleibt. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Wer jetzt also Vorschläge hat, wie da die Veränderung, die evolutionäre Veränderung aussehen könnte, kann hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Also, die Sendung für poetische Evolutionäre, die Zeit der Revolutionäre ist ja gewissermaßen vorbei. Lasst uns kleinere Reformschritte wagen. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Philipp nochmal. Der Philipp nochmal. Ja, sei mir herzlich willkommen an meinem Ohr. Ja, schön. So, Ja. Jetzt geht's weiter, wa? Die nächsten vier Zeilen. Dann nehmen wir es mal in Angriff. Philipp, was hast du denn vorhin eigentlich beigetragen? Ich weiß ja mal ja nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist. Naja, also ich hatte irgendwie diese Dirnen. Ach so, ah ja, die waren ja aber auch nicht schlecht. Naja. Ja, aber jetzt ist aber auch schön, wa? Trotz heißem Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Fand ich sehr gut, ja. Ja. Ich hatte zwar noch Segel gedacht, aber... Ach so, ja, ja. Ja. Ja, aber dieser poetische Apostroph ist was Scheußliches. Naja, aber das muss manchmal sein. Manchmal muss man, des Blutes haben wir ja auch verlängert. Nur, ne? Ja, das haben wir auch verworfen. Naja, aber das trotz heißen Blutes haben wir ja auch Blut verlängert. Um eine Silbe. Das kann man aber irgendwie so genitivmäßig schon machen. Das kann man schon machen, aber Seele kann man ja auch machen. Ja, ist aber nicht schön. Gut, okay, wir sind jetzt bei ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ich dachte, wir bleiben gleich beim Melodramatischen. Ja. Und zwar habe ich geschrieben, wir armen Menschen, ob flüchtig wie Luft. Wir armen Menschen. Das war jetzt ein bisschen oll, aber... ist ein bisschen oll. Ich finde, stimmig dir zu, ist ein bisschen eul. Ja, es müsste vielleicht aber bei einer Ansprache bleiben. Ja, also, das wäre schon ganz schön. Irgendeiner Person zugeordnet. Also die Schwäne ist natürlich auch schick, aber passt dann nicht. Aber das ob flüchtig wie Luft fand ich ganz gut. Weil dann könnte der Rhythmus nämlich beibehalten werden. Ja, aber man könnte auch die wilden Krähen oder irgend sowas. Ach so, du willst jetzt halt gar nicht beim persönlichen Leben. Naja, oder euch wilden Krähen. Ginge ja auch. Ich finde die Menschen so, das ist irgendwie Mensch, Mensch. Ja, bist ja erstens kein Reim, außer Rentsch auf Mensch, aber na, Reim tut Mensch ja ist auch immer so komisch allgemein. Also Reim tut sich hier sowieso nicht. Nee, Reim tut sich sowieso nicht. Nee, insofern, das Problem haben wir nicht. Obwohl ich das manchmal ja nicht als Problem betrachte. Das ist manchmal vereinfacht noch. Zu reimen. Ja. Ja, ja, ja. Wobei man auch immer so ein bisschen, das ist fast wie in der Musik, so alle Reime sind schon irgendwie mal gemacht. Da jetzt irgendwie noch was Originelles oder was irgendwie nicht sofort schon gehörtet zu finden, ist nicht so leicht, oder? Ihr holden Schwäne. Ihr holden Schwäne. Na, machen wir mal. Aber man könnte schon euch... Krähen, irgendwie, das bleiben irgendwie vielleicht in der Geisterwelt so ein bisschen, weil das mit den schwarzen Bäumen und mit dem heißen Blut. Ja, schwarze Bäume, heißes Blut. Wer könnte denn da jetzt auftauchen? Bei Hölderlin tauchen nach den Rosen und den Birnen Schwäne auf. Na, Krähen könnten das schon sein. Krähen, ja? Ja, dann sind wir wieder schon wieder so. Ja, sind wir schon wieder bei den Nietzsche, Krähen. Nietzsche. Genau. Nietzsche hat was mit Krähen zu tun. Ja, na, und wilden, wie heißt das hier? Ja, war halt vorhin, glaube ich, schon mal irgendwie angedeutet. Ja, Mensch, nur dachte ich auch schon wieder, dass ich mal was halbwegs Passables hätte. Die Krähen schreien und ziehen schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien weh dem, der keine Heimat hat. Ach toll, oder? Das Nietzsche, ja. Kriegen wir jetzt nicht... Ja, euch... wo waren wir jetzt? Euch? Ihr holden Schwäne. Ja, und stattdessen wolltest du sagen? Wir oder ihr oder... Na, ihr kann man nicht sagen. Aber wenn man nicht wir sagen, dann wäre euch zum Beispiel schön, oder? Ja, euch. Oder eben die oder auch die. Nee, euch. Wilden euch Krähen, euch, wilden Krähen. So, das klingt so ein bisschen unpersönlicher, da kann man drüber herziehen. Ja? Euch, ihr. Euch, ich schreibe mal euch hin. Mhm. Und was war jetzt dein Vorschlag weiter? Euch? Na, mein Vorschlag, den haben wir ja schon verworfen. Ja. Euch, armen. Naja, da müsste ich schon wieder ein Apostroph setzen. Ja, nee, kein Apostroph. Stehst du nicht drauf, ha? Nee, naja, nachdem diese irgendwie dieser sächsische Apostroph, der jetzt überall in jeder Imbissbude zu lesen ist, ist ja dann, also nochmal irgendwie. Euch, Philipp! Ja. Ich mache einfach mit jemand anders weiter, okay? Du bist nicht böse. Nee, okay, nicht. Aber vielen Dank für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Tschüss. So, hallo? Wie wär's mit euch armen Narren oder euch armen Teufel? Ist mir da eine Spur zu un. Jetzt sind wir. So, euch arme Teufel ist so sprichwortmäßig dahin gerotzt. Trotz heißen Blutes bleibet. Wen könnten wir denn jetzt finden? Hölderlin hat da Schwäne gefunden. Jetzt war mal Krähen, ist aber ein bisschen zu Nietzsche-mäßig. Könnte aber auch was ganz anderes sein. Müssen ja auch keine Vögel sein. Können ja, ja ich auch. Ich bin ja auch nicht von den Vögeln angefangen. Ja, ja, aber arme Teufel. Ach, das ist dann so Karl-May-mäßig oder irgend sowas. Und Narren? Narren. Ist auch ein bisschen fremd, oder? Wir sagten mal Narren heute. Narren. Ja, aber ich meine, im Gedicht muss das, kann ja, ich meine... Ja, ja, im Gedicht kann es schon sein, aber wäre natürlich irgendwie noch was Schöneres, wenn man wirklich irgendwas benennt, was man irgendwie auch meinen kann, wo man irgendwie jemanden hat, etwas hat. Krähen, Tauben, Vögel, naja, Vögel vielleicht nicht. Ja, ich muss ja hier immer rum, ich weiß. Wir könnten es uns einfacher machen, aber ist ja auch, wird ja nicht besser, wenn man es sich einfacher macht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Und so hat man noch was für die nächste Sendung. So haben wir noch was für die nächste Sendung, offensichtlich. Ja, ja, für die nächsten 3 Sendungen habe ich fast den Eindruck, wenn wir jetzt irgendwie über 2 Stunden gebraucht haben, um 3 Zeilen zu bewältigen. Eine Woche, um sich Gedanken zu machen. Ja, das ist schön. Ich werde dann am Ende nochmal irgendwie den Stand State of the Art vorlesen und dann kann man die Woche dann irgendwie überlegen, wie man weitermacht. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ich habe eine Frage, spielst du heute nochmal den Lonely Skinhead Song? Ah, soll ich? Ja, das wäre cool. Mach ich. Okay, okay. Ciao. Gut, tschüss. So, hallo, wer bist du? Philipp nochmal. Philipp nochmal? Ja, der andere. Ja, der andere. Gut, Philipp. Also ich habe jetzt für diesen Ausruf habe ich jetzt oh arge Schmerzen. Statt ihr holden Schwäne. Ja. Okay. Oh arge Schmerzen. Ei, ei. Wobei das ist natürlich schon ganz schön mit den Schwänen, dass da irgendwie auf immer so quasi eine Person oder irgendwas so in den Mittelpunkt rückt, wa? Also man hat so eine Naturbeschreibung, die so ranzoomt, mit gelben Birnen hängend und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Und jetzt kickt man quasi auf den See. Hm? Wo man vorher sieht, wie sich da drin irgendwie die Rosen und die Birnen spiegeln. Und dann spricht man die Bäden an, die da auf dem See rumtrullern. Ihr holden Schwäne, trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Und wir haben jetzt trotz heißen Blutes, bleibet still bei den Schwarzen, die Last auf der Brust. Oh, arge Schmerzen? Ja, nicht so richtig zu betrachten. Ja, ja. Die Last auf der Brust. Wobei, wir sind jetzt auch von diesem Bild natürlich irgendwie weg. Bei Hölderlin hast du so diesen See, wo du irgendwie so die Birnen und die Rosen da siehst. Jetzt aber trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Oh, arge Schmerzen. Eingekauft. Oh, arge Schmerzen. Hast du dir irgendeine andere ansatzweise eine Vorstellung gemacht, wie weitergehen könnte? Und trunken von Küssen tunkt er das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Ui, ui, ui. Oh, ja, arge Schmerzen. Ja. Da kam ich auch nicht wirklich weiter. Na gut, ich setze es mal in Klammern, aber ich würde dir erstmal akzeptieren, wenn wir eine ordentliche Fortsetzung finden. Hm? Ja? Ja, ich denke noch. Okay. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Kannst dich ja dann nochmal melden, wenn du eine Lösung gefunden hast, okay? Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo. Ja, hallo, der Andi. Ja. Du hast mitbekommen, wie weit wir sind, ja? Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Oh, arge Schmerzen. Na, wollt ihr die Schmerzen nicht gleich mal streichen? Und ich wollte bei dem euch nochmal ansetzen. Na, mach mal. Und zwar euch plagen Pläne. Euch plagen Pläne? Ja. Wen doch, denn euch? Müssen. Na, euch. Da stand doch eben noch euch. Naja, das war so ein bisschen eben die Coverversion von Ihr holden Schwäne, dass man die irgendwie anspricht. Ihr, genau. Ja, aber jetzt wissen wir ja nicht, euch plagen, aber Pläne plagen einen auch nicht. Ich meine, ja, da ist so alliterationsmäßig klingt das natürlich schön, plagende Pläne, aber hatte ich schon mal einen Plan geplagt? Na doch, reichlich. Nein, doch nicht. Die haben irgendwie die Probleme geplagt oder irgendwas, aber Pläne plagen doch nicht. Na, aber doch. Man hat einen Plan oder hat ihn nicht. Das kann auch passieren, ja. Ja. Andi. Ich wollte nicht mehr loswerden. Wie bitte? Ich wollte eigentlich auch nicht mehr loswerden. Du wolltest nicht mehr loswerden. Aber ich meine, Versuch macht klug. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Alles klar. Bis okay, schöner. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Kathleen. Hallo, Kathleen. Hallo. Ja, so, du hast den Mund voll offensichtlich, oder? Du hast die Schnauze voll. Ich ich habe die Schnauze voll. Von ja, dir ja. Sowieso. Ja, schön. Weil du so frech warst letztens zu mir. War ich letztens? Ach so, weil, ach ja, jetzt weiß ich, weil du sie diesen irgendwie etwas gewissermaßen bauchhaften Nölunterton hattest. Stimmt's? Ja, irgendwie so. Genau, genau. Was machen denn die Männer nun? Ja, der hat sich jetzt ins Wohnzimmer verkrümelt, weil er nicht essen kann und Radio hören kann. Siehst du, das ist anständig, weil das riecht dann natürlich so oft, dass die Verdauung irgendwie quasi gestört wird. Genau. Kathleen, wie geht's denn weiter hier? Oh, arge Schmerzen? Auch betäubt vom Trinken. Auch? Wieso auch betäubt? Na und geht doch nicht, oder? Nee, und geht nicht, aber deswegen macht auch noch keinen Sinn. Ja. Ja, siehst du? Essen und Dichten zusammen ist echt schwer, oder? Ja, eigentlich schon. Das geht nicht so ohne weiteres. Mhm. Oh, arge Schmerzen. So betäubt vom Trinken. Nee, hört sich auch nicht so gut an. Nee, hört sich auch nicht so gut an. Naja, dann nehmen wir den nächsten ran. Ist jetzt nicht so, dass man poetische Höhenflüge erleben würde, oder? Mhm. Kathleen, ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Ja, tschüss. Schönes Abendbrot noch. Ja. Tschüss. Du sag mal, ey, wir haben 1:30, das setzt doch total an. Das geht doch alles in die Beine. Ist ja nur ein Salat. Und in die Problemzonen? Nö, hab ich ja nicht. Nee, dann schläfst du aber so unruhig nachts. Na, ich schlafe ja noch lange nicht heute. Nee, wieso? Was machst du denn jetzt noch? Wir machen Urlaub. Dicht auf dem Balkon oder was? So, da kommt mein Gast auch gerade wieder rein. Wieso voll Gast? Naja, ja, wie, ich will jetzt ja nicht irgendwie, wisst ihr, diese Blicke in deutsche Wohnzimmer sind ja allzu oft dann doch deprimierend. Nö, das ist eigentlich nicht deprimierend bei uns heute. Nee, für euch nicht, aber der Blick rein vielleicht. Ihr ja, seid ja im Wohnzimmer, ihr blickt ja nicht ins Wohnzimmer. Verstehe ich jetzt nicht, aber ist egal. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo? Oh, das ist irgendwie schlechte Verbindung, würde ich mal sagen. Extrem schlechte Verbindung. Ich würde sogar sagen, dass du im Grunde überhaupt nicht zu hören bist. Entweder ist ja, scheiße, entweder ist dein Telefon kaputt oder irgendwas anderes. Hallo? Jo. Ja, hallo, wer bist denn du? Martin. Martin. Jo. Wie geht's jetzt weiter hier? Arge Schmerzen sind wir jetzt. Ja, das ist nicht leicht weiterzumachen, wa? Schmerzen, ich würde sagen, vielleicht ihr alten Greise. Statt arge Schmerzen? Naja, sagen wir mal so, wir haben uns erst bezogen irgendwie auf trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Genau. Und keine Ahnung, für mich könnte vielleicht ein Zusammenhang darin entstehen, dass man sagt, irgendwie trotz heißen Blutes, da geht es ja dann irgendwie eher um die Jungen, um die aktiveren Menschen, und bei den schwarzen Bäumen denke ich eher schon an ältere Menschen, die dem Tode ins Gesicht blicken, und ein junger Spund sich darüber irgendwie gerade seine Gedanken so macht, aber auch naja, keinen Respekt davor hat. Es eigentlich ginge wohl, aber jetzt haben wir schon diese urarge Schmerzen. Ist schon ganz okay. Meinst? Ja, nur dass es jetzt weitergehen muss. Wie werden das weiter jetzt? Ich habe den Text nicht vor mir. Na, im Original leitet statt urarge Schmerzen ihr holden Schwäne, und aber ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Urarge Schmerzen, Urarge Schmerzen. Schwierig, oder? Ist auch schwierig. Danke dir erstmal für deinen Anruf. Keine Ursache. Okay, tschüss. Tschö. So, dann hören wir uns jetzt schnell mal den Lonely Skinhead Song an, dann kommen Fritz Kurzinfo und danach geht's dann weiter. Okay, okay. Man mag es und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich alleine glücklich, wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, Sandra, schon total beeindruckend, wie man einfach mit einer guten Idee und einfachsten Mitteln dann doch einen tollen Song machen kann. Sandra, Lonely Skinhead Song. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Spremberg, dann 103,2. Fritz Info. 0:32 Uhr, das Wetter: in der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad, am Tage erst freundlich, später dann aber wieder wolkig, windig und vereinzelt Regen bei 13 bis 15 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Nach jahrelangem Streit um das Zuwanderungsgesetz haben sich die rot-grüne Koalition und die Opposition jetzt geeinigt. So sollen unter anderem Ausländer bei einer tatsachengestützten Gefahrenprognose ausgewiesen werden können. Für hochqualifizierte Ausländer soll es ein Daueraufenthaltsrecht geben. Der konkrete Gesetzesentwurf muss jedoch noch ausgearbeitet werden. Außenminister Fischer hat sich betroffen über die Opfer der Flutkatastrophe in Haiti und der Dominikanischen Republik geäußert. Bei den schweren Überschwemmungen sind 250 Menschen ertrunken. Mehrere hundert werden noch vermisst. Im Prozess um die Misshandlung an einer Hildesheimer Berufsschule haben sich die Beteiligten auf ein zügiges Verfahren geeinigt. Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht verständigten sich auf einen Strafrahmen. Im Gegenzug werden die 11 Angeklagten morgen ein Geständnis ablegen. Und zum Sport: Basketball. Alba Berlin ist im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Im entscheidenden 5. Halbfinalspiel verlor der Titelverteidiger gegen Bamberg mit 68 zu 93. Damit hat Alba auch die Qualifikation für die Euroleague in der kommenden Saison verpasst. Und der Verkehr auf Fritz A10, westlicher Berliner Ring zwischen Berlin-Spandau und Brieselang, gibt es Brückenarbeiten und deswegen ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, und zwar bis 8 Uhr morgen noch. Und das war's. Open Air. Fritz, die großen Sommerfestivals 2004. Fritz präsentiert das Berlinova Festival vom 11. bis 13. Juni bei Luckau. Das Populario Festival am 2. und 3. Juli bei Senftenberg. Das Melt Open Air vom 16. bis 18. Juli bei Grevenhainichen. Out of control. Das Sonne, Mond, Sterne Festival vom 6. bis 8. August bei Saalburg. Das Summer Spirit Open Air am 28. August bei Niedergörsdorf. Die großen Sommerfestivals 2004. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz. So, bevor es jetzt direkt weitergeht, ein Remix von Max, ein, wie man zweifelsohne feststellen muss, eher Forscher, durchaus selbstbewusster Remix von Schuberts wunderbarer Guter Nacht, ein gewisser poetischer Zauber ist dann da, doch flötenjung, aber man kann sich's schon irgendwie anhören. Der gute Max, fremd bin ich eine Zunge, fremd zieh ich wieder aus. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Bayer mir geboren, mit Mann und Frau. Zwergen sprach und Liebe, die Mutter gab Max war das. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, Henning on the Highway ist noch ein bisschen sauer mit mir, glaube ich, weil ich seinen dritten Teil von Ein kleiner blöder Junge steht drüben auf dem Balkon noch nicht gespielt habe. Wird jetzt irgendwie die nächsten Wochen, irgendwann wird es dann doch gespielt. Geht alles manchmal ein bisschen verschütt oder liegt rum oder passt gerade in die Sendung, passt heute nicht in die Sendung. Wir, ach, Kinder, das macht ja dann doch alles Mühe, hier so Evolution zu spielen. Naja, die Evolution braucht ja auch immer 100.000 Jahre, um wirklich was zu verändern. Und insofern sind wir, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn es uns jetzt gelungen ist, hier an Hölderlin rumdokternd dann doch zu 4 neuen Zeilen gekommen zu sein. Wir werden das Gedicht insgesamt nicht mehr schaffen. Ich denke, wir machen nächste Woche weiter, oder? Es wäre doch schon schön, ein richtig neues Poesie-evolutionäre Gedicht hergestellt gehabt zu haben. Außerdem habe ich noch eine Musik. Ich arbeite ja immer noch an meinem Hartmut König Revival. Von daher müssen wir jetzt in den verbleibenden 20 Minuten noch Hartmut König hören und natürlich den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Trotzdem, jetzt machen wir erstmal hier noch eine Runde weiter dichten. Wir sind jetzt bei Trotz heißen Blutes. Bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Die Last auf der Brust. Oh, arge Schmerzen. Wie geht's weiter? Hallo. Ja, hi. Hi, wer bist denn du? Ja, Marius. Marius. Ja. So, wie geht's weiter? Also, ich hatte mir gedacht, jetzt nicht arge Schmerzen. Aha, sondern? Sondern vielleicht euch dunklen Wäldern, um nochmal den Baum aufzugreifen. Ach so, ist auch nicht schlecht. Und dann aber weiter? Na, wie würde es dann weitergehen? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Also nee, im Original heißt es, ihr holden Schwäne. Da steht jetzt an seiner Stelle, euch dunklen Wäldern, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Wie war das? Euch dunklen Wäldern. Wobei, das ist schon ganz schön. Euch dunklen Wäldern. Und dann vielleicht wolltest du für das und, also auch irgendwie ein Bindewort oder einfach nur einsilbig? Ja, weiß ich nicht genau. Kommt jetzt drauf an, wie es weitergeht. Wenn es Blut ist. Irgendwie schwarz brennend. Schwarz brennend, euch dunklen Wälder schwarz. Jetzt haben wir schon so viel schwarz. Naja, deswegen. Aber euch dunklen Wäldern ist schon ganz schön. Ja, und ansonsten? Die Last auf der Brust oder in dunklen Wäldern tönt. Babam, baba, ha? Weiß ich auch nicht. Euch dunklen Wäldern oder euch arge Schmerzen. Ich würde jetzt erstmal noch offen lassen. Der ordentlich weiterführt, hat gewonnen, war, oder? Na, würde ich doch sagen. Wer euch dunklen Wäldern schön weiterführen kann, der befestigt die dunklen Wälder. Wer jetzt eine Fortsetzung für arge Schmerzen hat, die einleuchtet und poetisch ins Herz trifft, der hat dann auch recht gehabt. Da hast du wohl recht. Wer gut dichtet, hat recht. Wer heilt, hat recht. Ich danke dir für deinen Anruf. In diesem Sinne dann noch einen schönen Abend. Wa? Ja? Philipp. Hallo? Ja, ich bin's nochmal. Wer bist denn du? Philipp. Philipp nochmal. Ja, ich hab jetzt für arge Schmerzen weiter. Ihr brennend aus Flammen quält mir den Geist. Was? Ihr brennend aus Flammen quält mir den Geist. Brennend aus Flammen. Ist ein bisschen bemüht. Brennend aus Flammen. Arge Schmerzen, brennend aus Flammen. Nee. Ist so pseudopoetisch, würde ich jetzt mal sagen. Ist fies, oder? Aber ich bin, also mein Job ist ja hier rumzunölen. Nee, ich find's okay. Ja? Ja, ich sehe das ja auch so. Okay. Philipp, du siehst es selber als pseudopoetisch. Ja, nicht schlecht. Ich. Ja, okay. Gut, dann mach ich einfach mal weiter, wa? Gut. Okay, vielen Dank, tschüss. Hallo. Hallo. Ja. Hier ist der Alex. Arge Schmerzen oder euch dunklen Wälder? Arge Schmerzen treibet mich fort oder traget mich fort. Nee, da geht's weiter. Und trunken von Küssen. Eine Silbe, zwei Silbe, eine Silbe, zwei Silben. Und ja, trunken von Küssen. Schon toll, oder? Ich hatte aber noch eine andere Idee, und zwar diese zwei Einleitungen, die jetzt hier schon oft kamen, ganz zu verwerfen, weil vorhin wir bei den Vögeln waren, da fiel mir schon was ein, ich probier's ja schon eine Weile, und zwar, warum nicht den Raben mal ins Spiel bringen, weil hat ja auch so eine Düsternis schon, der Vogel an sich. Ja, ja, aber wir sind jetzt trotz heißen Blutes, bleibet still bei den schwarzen Bäumen, die Last auf der Brust. Da kann man jetzt nicht nochmal zurück. Und wir haben jetzt bloß die Wahl fortzuführen. Nee, anstelle von den Schwänen, meine ich jetzt, wa? Ja, ja, arge Schmerzen. Naja, jetzt, jetzt haben wir entweder arge Schmerzen oder euch dunklen Wäldern, euch dunkle Wälder. Euch mit den dunklen Wäldern finde ich übrigens nicht schlecht. Ist nicht schlecht, oder? Ja, wollen wir das statt arge Schmerzen jetzt entscheiden? Statt arge Schmerzen fangen wir dann... Naja, ich möchte mich nicht als Entscheider hier betätigen. Aber ich finde euch dunklen Wäldern auch toll. Ja, das fand ich auch eine sehr schöne Fortleitung eben von dem Baum. Ja, und außerdem weht so der kalte, so kalter, feuchte Waldluft einen an, oder? Ja. Euch dunklen Wäldern. So ein Bild, wie wenn man Sprittmatter liest, da hat man auch so Bilder. Ja, sowas, genau. Ja. Super, dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo. Ja, tschüss. Und wird mal tschüss. Schönen Abend, noch viel Erfolg. Dankeschön. Naja, wenn ich jetzt nächste Woche weiter, ist halt kein, hallo? Hallo, hallo. Na, das war nicht. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wer ist denn da? Hier ist Peter nochmal. Peter. Ja, und folgendes. Ich bin ja doch für die arge Schmerzen. Aha, jetzt. Und zwar habe ich da auch eine schöne Fortführung gefunden. Und zwar haben wir ja hier vier Zeilen sozusagen, dunkler. Und dann hätte ich jetzt anzubieten, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Nochmal von vorne. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Die Last auf der Brust, arge Schmerzen. Doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Doch mitten, was war das? Doch? Mitten im Unglück. Doch mitten im Unglück. Ich finde Unglück ein bisschen, aber mach mal weiter. Doch, ja, ich habe auch gesucht nach so einem zweisilbigen, aber Unglück war das Einzige, was ich da hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Zum hell erleuchteten Himmel. Ist nicht so schlecht. Das ist Unglück. Das ist so ein komischer, abstrakter Begriff irgendwie, oder? Ja, also das wäre halt, man müsste irgendwas Zweisilbiges finden, was jetzt diese dunkle Misere da beschreibt. Ja, ja. Oh, arge Schmerzen, doch mitten im... doch. Weil ich meine, vier Zeilen, diese düstere, das reicht eigentlich, finde ich. Ja, ja. Da könnte man vielleicht in der zweiten Strophe dann nochmal... Also, was ich hier gefunden habe, ist irgendwie so eine polnische Seite. Und das wird in zwei Strophen aufgeteilt. Ja, sind ja im Grunde auch zwei Strophen. Ja. Naja, also man kann ja jetzt irgendwie... Drei Zeilen, vier Zeilen. Andersrum. Ja, na erstmal sind es drei Zeilen und dann ist ja irgendwie diese ihr holden Späne, ist ja nochmal so ein Mini-Anfang, sind vier Zeilen und dann sind da hinten wieder vier Zeilen und dann drei Zeilen. Ah ja, und dann sind es jetzt vier und dann drei. Ja, ja, ja, ja, ja. Aha. Oh, arge Schmerzen, doch mitten im haha, Unglück ist so doof, finde ich. Im Dunkel? Im Leiden, im Dunkel. Weil Dunkel haben wir noch nicht. Doch mitten im Dunkel. Hebt sich ein Ton zum hell erleuchten. Das wäre auch so ein Gegensatz, so dunkel und hell. Doch mitten im... Finstern, keine Ahnung. Im Winter? Nee. Ja, aber ansonsten ist es schon mal ganz okay. Wollen wir mal sehen, was die anderen dazu sagen? Hast du alles? Ich hab's erstmal, ja, ja. Oh, arge Schmerzen, doch mitten im hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Genau. Okay. Ja, ich bleib dran, auch wegen der Vertonung. Ja, genau, das wäre toll. Ja. Okay. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ich würde mal jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie den halbautomatischen Anrufbeantworter noch hören und Hartmut König Revival. Wir hören jetzt schnell mal den halbautomatischen Anrufbeantworter, also eine Band vom halbautomatischen Anrufbeantworterin. Ihr könnt sowieso die Zeit nutzen und da jetzt auch noch anrufen. Wir hören dann das Band und dann schnell noch Hartmut König und dann letzte Runde, dann binden wir irgendwie erstmal so weit zusammen, so weit wir haben, um dann, ich würde denken, in der nächsten Woche weiterzumachen, oder? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70, ach nein, ich rufe nochmal an. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hey, ich bin's Wolle, Kuttner. Meine Mutter hat mir zum Geburtstag gratuliert. Ich habe ja übermorgen Geburtstag. Heute ist der 18. Mai und am 20. Mai wäre ich dummerweise 51 Jahre. Meine Mutter hat mir mitgeteilt, dass ich schuld bin, dass ich mich immer mit falschen Freunden oder Menschen einlasse. Als ich 14 war, da hat sie recht gehabt, dass sie sagt, dass ich mich mit falschen Leuten nicht einlassen sollte. Ich muss jetzt auflegen. Kuttner, wir sehen uns am 25. Juni. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey Kuttner, du musst unbedingt mal Holger Biege spielen. Hier ist mal wieder Henning on the Highway. Und ich wollte nur sagen, dass gestern am Montag, den 17. Mai, schöner Tag war. Ich hoffe, irgendjemand hat ihn noch gefeiert. Den hatte Kuttner mal vor 2 Jahren ausgerufen. In einer Sendung, wo es um Feiertage ging. Also ein neuer Feiertag, der schöne Tag. Am 17. Mai und ich möchte, dass den ab jetzt alle feiern. Ja, mein Papa, alles Liebe zum Vatertag. Und ich habe noch ein Gedicht. Ist die Spinne im Zimmer, hilft dir immer. Nun bist du nicht mehr, der du bist. Seit er ins Haus getreten ist, dein Liebeswerben nicht verweht, die Treue segnend aufersteht. Und fortan bist du nie allein, bist du erst sein. Er füllt dich aus, er schenkt sich dir und öffnet deine Herztür. Obgleich die Welt vergeht, zerbricht, du bleibst im Licht. Noch heute will das Wunder werden, schon hier auf Erden. Letzten Endes, ein Mitmensch klagte Missgeschick. Was bleibt mir noch, der Griff zum Strick? Das Mitgefühl der Welt erlosch, als er das Tau nahm und sie drosch. Klatsch, klatsch, der Wassertropfen. Ich möchte jetzt Bestandsschutz haben. weil ich bin ja schon, also dienstags, es ist ja mal dienstags, ich war ja mal eine Schneeflocke, eine schöne, kristallklare und kristalline Form von irgendwie, wo man denken könnte, da könnte man ja eine Philosophie hintersehen können, also ist zwar schwierig bei kristallinen Formen, aber immerhin gibt es sie und jetzt bin ich so ein Platsch, Platsch, Wassertropfen und ich möchte jetzt Bestandsschutz haben. Das heißt, es könnte ja noch zu Wasserdampf werden, also wenn die Erde dann irgendwie so heiß wird, wirklich mich verschicken, also geht ja nicht mehr anders. Ich möchte jetzt hier Eintrag irgendwie haben, dass ich Platsch, der Wassertropfen bin und nicht Dampf, sondern oder Kühl. Die Schneeflocke. Große Anstrengung bedarf es, wenn einem nichts einfällt. Nur darf man nicht wie die Thüringer mit den Türen ringen, um Thüringer zu werden. Lieber lässt man die Besen Wasser holen gehen. Oh, scheiße, Besen, selbst gewesen. Verdammt, scheiße, jetzt füllt sich langsam. Ich muss Schluss machen. Papala, Pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hey Kuttner, hier ist Mara. Mir ist aufgefallen, dass du immer leicht gelangweilt wirkst, wenn du auf Sendung bist. Und da habe ich mir was Schlaues einfallen lassen. Und zwar, Langeweile ist ein Synonym für Einsamkeit. Und als Normalsterblicher ist man sehr einsam, wenn man es mit lauter Jennifers und Pokémon-Sticker-Sammlern zu tun hat. Adios. Ihr wisst es, sie sind wieder da. Braucht nur nach rechts zu schauen. Sie schreien in schneeweißen Westen, hurra! Die Hemden darunter sind braun. Und sie lehren die Kinder ihr Land, ihr bis Polen. Und es gäbe auch dahinter noch manches zu holen. Noch manches zu holen. Die Kinder sagen wieder Stettin und lesen bei Lampenschein, wie mutige Männer gen Russland ziehen und würden es selbst so gern sein. Denn sie lehren die Kinder ihr Land, ihres Boden, und es gäbe auch dahinter noch manches zu holen, noch manches zu holen. Seht, die Zeit verrinnt und mit ihr gehen auf sie. Und wartet nicht, bis sie am Ende sind. Ein Ende erlebtet ihr nie. Denn sie lehren die Kinder ihr Land, ihres Boden. Und es gäbe auch dahinter noch manches zu holen. Noch manches zu holen. Denn sie lehren die Kinder ihr Land, ihres Boden, und es gäbe auch dahinter noch manches zu holen, noch manches zu holen. Der gute Hartmut König, an dessen Revival ich hier schwer arbeite, einen Song, der irgendwie stimmt, aber irgendwie auch nicht stimmt und ein bisschen auch darunter leidet, dass der Chor so irgendwie so eunuchisch klingt, oder? So, was machen wir jetzt? Im Grunde, die Leitungen sind voll, die Sendung ist tendenziell eher zu Ende. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir unsere Gedichtevolution, an der wir jetzt eifrig gearbeitet haben und im Grunde, wenn wir jetzt die letzten Vorschläge akzeptieren wollten, die Hälfte geschafft haben, dass wir da in der nächsten Woche weiterarbeiten. Bis jetzt lautet der Text, ich lese ihn vielleicht nochmal langsam das Original vor und dann nochmal unsere Variante. Und original lautet also: mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Daraus ist jetzt in knapp 3 Stunden Arbeit entstanden. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. O arge Schmerzen, doch mitten im Unglück, doch mitten im Unglück hebt sich ein Ton zum hell erleuchteten Himmel. Da ist schon dann der Optimismus drin. Ansonsten habt ihr auch den Vorschlag: statt o arge Schmerzen, statt ihr holden Schwerne, zu euch dunklen Wäldern. Also Kinder, habt ihr jetzt schön Hausaufgabe für die nächste Woche. Könnt ihr weiter dran arbeiten. Nächste Woche geht's weiter und ich denke, wir versuchen dann das Gedicht insgesamt neu zu machen. Was können wir jetzt noch machen? Vielleicht noch so einen Schnelldurchlauf und so eine Ruckzuck-Verabschiedung bei denen, die noch in der Leitung sind. Und den Schwur, dass alle schön weiterarbeiten, da nicht. Hallo? Hallo. Für Unglück Zweifel? Schreibe ich schon mal so drüber? Für Unglück? Dann habe ich noch was. Ja? Und zwar, wie war das? Sag mal, wollen wir nächste Woche weitermachen? Wir schaffen es jetzt nicht mehr. Ja, im Grunde, die Kollegin Niemeyer trampelt draußen schon mit den Füßen, sind noch 2,5 Minuten, die wir haben. Ich wollte jetzt eigentlich nur Tschüss sagen und sagen, ey, nächsten Dienstag, 22 Uhr, Poesie evolutionärer Sprechfunk Part 2. Einverstanden? Ja, spiel wieder Hartmut König. Hartmut König war eben. Jetzt kommt Schubert. Nein, ich meine beim nächsten Mal. Mach ich. Okay, tschüss. Tschüss. Oh, hallo, tschüss. Ja, tschüss. Genau, tschüss. Ich sag tschüss. Genau, nächste Woche geht's weiter. Tschüss. Na, das war keine Ahnung. Das ist aber auch unhöflich, oder? Tschüss, tschüss. O arge Schmerzen pocht heftig im Herzen. Reimen soll es sich ja nicht, reimt sich ja im Original auch nicht. Schön weiterarbeiten, suche dir nochmal raus. Ansonsten steht's bei mir im Forum, kuttner.de, da steht der Originaltext. Ich werde ihn irgendwie morgen früh, unsere überarbeitete Variante, auch einschreiben. Dann kann man irgendwie schön die Woche dran arbeiten, okay? Okay. Tschüss. Ciao. Schöne Nacht, schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Es ist 1.04 Uhr. Night Flight. Die nächsten drei Stunden Elektro auf Fritz mit der Niemeyerin. Tag, ihr Lieben.